Der Haltbefehl von Dünkirchen, pharmakologische Interpretation. In den nächsten paar Tagen werden wir praktisch alle unsere ausgebildeten Soldaten verloren haben, es sei denn, ein Wunder rettet uns. General Edmund Ironside, britischer Generalstabschef. Am Dienstag, dem 20. Mai 1940, landete ein Kurierflugzeug aus dem Propagandaministerium am Felsennest und überbrachte die unter Goebbels Aufsicht frisch geschnittene Ausgabe der Wochenschau. Zu Fuß lief Hitler den Abhang hinab zu Hack, der Kneipe unten im Dorf. Dort setzte er sich ins Nebenzimmer, sah sich die Rolle dreimal hintereinander an und diktierte Änderungswünsche. Dann duschte er im Badehaus gegenüber und ließ sich zurück in seinen Kommandostand bringen. Am nächsten Vormittag ging die Sendung retour nach Berlin und flimmerte ab Donnerstagmorgen 10 Uhr über die Leinwände aller Premierenkinos am Kurfürstendamm. Von Aufputschmitteln war in dieser Wochenschau-Ausgabe vom 22. Mai 1940 natürlich nicht die Rede. Dafür vom deutschen Schwert, das hier ein neues Blatt Geschichte schreibt, vom unbezwingbaren arischen Kämpfergeist. Mittlerweile hatte Guderian ab Wil besetzt, die wichtige Hafenstadt am Ärmelkanal. Alle französischen, britischen und belgischen Truppen nördlich des Sichelschnitts waren damit von den weiter südlich stationierten Verbänden abgeschnitten und es gab nur noch einen einzigen offenen Atlantikhafen, eine allerletzte Möglichkeit zur Flucht, Dünkirchen. Wieder agierte Guderian schneller als seine Gegner und erreichte den belgischen Ort nach 5 weiteren Tagen. Wenige Stunden würde er benötigen, um den letzten Fluchtweg zu blockieren und damit etwa 1 Million alliierter Soldaten einzukesseln. Diese befanden sich nämlich noch gut 100 Kilometer entfernt im Kampf mit der 6. und 18. Armee, schutzlos der tödlichen Gefahr in ihrem Rücken ausgesetzt. Das britische Weltreich stand nach nur 10 Kampftagen vor dem Untergang. An diesem Morgen weilte Göring bei Hitler zu Gast im Felsennest. Infolge seiner Bauchverletzung, die er sich beim Sturm auf die Münchner Feldherrenhalle 1923 zugezogen hatte, litt der zweite Mann im Staat seit Jahren an einer schweren Morphinsucht. Bevor er seinen Schlafraum verließ, nahm Möhring, wie er hinter vorgehaltener Hand deshalb auch genannt wurde, seine mundgeblasene Spritze mit Goldring aus dem hellbraunen Hirschnapper-Etui, zog sie routiniert auf, schlug gewohnheitsmäßig den Ärmel seines grünen Samtschlafrockes zurück, band sich den Arm ab, kniff die Augen zusammen, um die richtige Stelle auszumachen und verpasste sich einen gewaltigen Schuss. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis das Morphin in seinem Blut wirkte und die übergroße Rubinbrosche an seiner Brust so großartig schillerte, wie sie für den Reichsmarschall zu schillern hatte. Görings Augen blickten jetzt groß und glänzend, die Pupillen dagegen winzig klein, was seinem Blick etwas Stechendes verlieh. Die Welt lag ihm zu Füßen, wie könnte es anders sein, und er setzte sich in seinen selig im Opiat schwimmenden Schädel, den glorreichen Sieg gegen die Alliierten auf keinen Fall den arroganten Heeresführern zu überlassen. Die deutschen Generäle, so fürchtete Göring, würden doch sonst beim Volk ein Ansehen gewinnen, das seine eigene Stellung sowie die von Hitler untergraben könnte. Außerdem schien das eine lohnenswerte Aufgabe für die Luftwaffe zu sein, die feindlichen Truppen von oben zu erledigen. Seine Flieger bräuchten lediglich freie Bahn, die Wehrmachtspanzer müssten ein Stück zurückgenommen werden, um nicht in die Gefahrenzone zu geraten. Göring nickte diesen ihm genialisch vorkommenden Gedanken selbstzufrieden zu, ersetzte seine roten Schnabelpantoffeln durch schwarze Schaftstiefel und stapfte, während das unbeschreibliche Wohlgefühl des Morphinhais ihn immer stärker durchströmte, in den Wald hinaus. Unter blühenden Ahornbäumen griff Hitler den Gedanken seines Stellvertreters bei Hafersuppe, Müsli und Apfeltee auf. Die beiden alten Kampfesgefährten vertrauten sich blind, noch. Die Chemie zwischen ihnen stimmte, das hatte sie schon immer getan. Hitler fühlte sich mit Möhring auf einer Wellenlänge, ganz anders als mit den pervitinierten Generälen. Für ihn galt die nationalsozialistische Luftwaffe gegenüber dem preußischen Heer als weltanschaulich überlegen. Also stimmte er dem irren Vorschlag seines Reichsmarschalls zu und nutzte die Gelegenheit, das Oberkommando des Heeres wie geplant auszuschalten, sein Führerprinzip durchzusetzen. Noch am Vormittag flog er nach Charleville in das Hauptquartier der Heeresgruppe A. Um 12:45 wurde von dort ein Befehl erlassen, über den sich seitdem die Militärhistoriker die Köpfe zerbrechen. Es ist der ominöse Haltbefehl von Dünkirchen, der rational nicht zu begreifen ist. Als die Briten bemerkten, dass die deutschen Panzer aus heiterem Himmel stoppten, konnten sie ihr Glück kaum glauben. Sofort begannen sie eine beispiellose Evakuierungsaktion und alles eilte in Richtung Dünkirchen. Binnen kurzer Zeit landeten Zehntausende von Rettungsschiffen dort an, Zerstörer der Royal Navy und andere Kriegsschiffe, Barkassen, sogar Badedampfer und konfiszierte Privatjachten, Lastkähne von der Themse. Eine bunt durcheinander gewürfelte Armada in pausenlosem Einsatz. Über provisorische Brücken aus LKWs und darüber gelegten Planken kletterten die alliierten Truppen durch das Schlupfloch von Dünkirchen in die rettenden Archen. Guderian konnte nur zuschauen. Mit dem Scherenfernglas beobachtete er die Vorgänge in der Hafenstadt, in die ein nicht mehr abreißender Strom britischer und französischer Soldaten drängte. Doch vorrücken durfte er nicht, obwohl Görings selbstherrlicher Plan, aus der Luft den Sieg zu erringen, von Anfang an nicht funktionierte. Mit einem Male offenbarte sich die materielle, vor allem aber die strategische Schwäche der Luftwaffe. Der Reichsmarschall hatte sich in seinem Morphintaumel überschätzt. Zwar versenkten seine Stukas über 1000 der britischen Rettungsboote, doch Ende Mai zogen Wolken auf und behinderten die Sicht. Außerdem setzte die Royal Air Force, deren Basen viel näher lagen, einen Trumpf ein. Plötzlich erschienen Spitfire-Flugzeuge am Himmel und eroberten die Lufthoheit. Im Kartenhaus des Felsennests stand der Oberbefehlshaber des Heeres von Brauchitsch kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Inständig bat er Hitler, endlich wieder losschlagen und den Feldzug beenden zu dürfen. Doch der Diktator blieb stur. Er würde es dem Heer schon zeigen. Er würde diesen Krieg führen, niemand sonst. Über 340.000 britische, französische und belgische Soldaten retteten sich dieser Art auf die Insel. Die Alliierten wandten in allerletzter Sekunde eine totale Niederlage ab. Einen verlorenen Sieg für die Deutschen nannte das später von Manstein, der Erfinder des Sichelschnitts. Als Guderian am 4. Juni um 9.40 Uhr nach zehntägigem, für ihn nicht begreifbarem Ausharren in Dünkirchen einrücken durfte, fand er dort nur mehr die komplette Ausrüstung der Briten vor. 63.000 Fahrzeuge, 22.000 Motorräder, 475 Panzer, 2.400 Geschütze, Unmengen an Munition und Handfeuerwaffen sowie 80.000 französische Soldaten, für die auf den englischen Schiffen kein Platz mehr gewesen war. Und eine ausgebombte, rauchende Silhouette, ein schwarz verkohltes Gerippe von Stadt, das ihn auszulachen schien. Die Briten hatten ihren Kopf aus der Schlinge gezogen. Die Schlacht um Flandern war beendet, die erste Phase des Westfeldzuges, Fall Gelb genannt, abgeschlossen. Entgegen späteren Darstellungen war sie nie als Blitzkrieg konsequent bis zum Ende durchkonzipiert worden, sondern hatte ab dem Durchbruch bei Sedan, begünstigt durch den massiven Pervitineinsatz auf deutscher Seite, eine kinetische Eigendynamik entwickelt, der nur Hitler, der die Geschwindigkeit nicht begriff, entgegensteuerte. Ungeachtet dessen verbuchte er den Sieg als seinen eigenen, ganz persönlichen Triumph. Künftig würde er sich trotz seines folgenschweren Haltbefehls als unfehlbar betrachten und sein Umfeld spielte diese Farce begeistert bis eingeschüchtert mit. In der deutschen Presse stellte man den Feldzug als das erstaunlichste kriegsgeschichtliche Geschehen aller Zeiten dar, weil tatsächlich manches möglich gemacht worden ist, was, nicht ohne Recht, für unmöglich gehalten wurde. Wilhelm Keitel, Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, bezeichnete Hitler nach diesem größten militärischen Sieg aller Zeiten als größten Feldherrn aller Zeiten, was später, als Hitlers eklatante Schwächen als oberster Befehlshaber nur zu offensichtlich wurden, zum Gröfatz verhohnepiepelt wurde. Der Dealer der Wehrmacht. Ich hatte euch aufgefordert, 48 Stunden nicht zu schlafen. Ihr habt 17 Tage durchgehalten. Heinz Guderian. Berlin, 6. Juni 1940. Heller Niederschlag schnitt den tiefschwarzen Gewitterhimmel in Streifen, platzte von den Karosserien der Autos, Busse, Droschken, den Regenmänteln der Passanten ab, perlte über Mützen, Hüte und Schirme. Die dauereuphorisierte Stimme eines Nachrichtensprechers schepperte aus dem Lautsprecher des brandneuen Automobilradiogerätes eines Telefunken T655, verkündete, dass die deutschen Truppen vor Paris standen. Dann beschallte »Ich bin, wie ich bin« von Arne Hülpers und seinem Orchester den Innenraum des Dienstwagens, während draußen der Reklamespruch »Persil bleibt Persil« sich in hellgrüner Neonschrift schillernd in den vom Regen durchtanzten Pfützen brach. Um 22.52 Uhr ging Rankes Zug vom Anhalter Bahnhof in Richtung Westen. Er hatte beschlossen, an die Front zu fahren, um den Pervitingebrauch zu untersuchen sowie Nachschub mitzubringen. Sein Kriegstagebuch der folgenden Wochen, aufbewahrt im Militärarchiv Freiburg, gibt einen ungeschminkten Einblick in die zweite Phase des Feldzuges, in der es um die Besetzung des französischen Kernlandes ging, Fallrot genannt. Oft sind Rankes Sätze abgehackt, die Beschreibungen gehetzt, voller Abkürzungen. Stets ist eine ordentliche Menge Methamphetamin im Spiel. 14.06.40, Freitag 9 Uhr, Besprechung bei Oberstleutnant Kretschmer, Lage, Vorstellung, weiß genau Bescheid, nimmt selbst etwa jeden zweiten Tag zwei Tabletten, findet es fabelhaft, ist darauf frisch, ohne nachträgliche Müdigkeit, keine geistige Minderleistung unter Pervitin, wird auf Frage von mir ausdrücklich bestätigt. Bei Rankes ganz persönlicher Tour de France, bei der er über 4000 Kilometer kreuz und quer durch das Land zurücklegte, am Meer entlang, durch die Städte und über die Berge fuhr, spielte Doping die entscheidende Rolle. Bezeichnend, dass er die Speerspitze des Heeres, die Blitzkrieg-Erfinder der Panzergruppe von Kleist begleitete, Guderian und den durchgeknallten Rommel. Stets befand sich Ranke dort, wo das meiste Methamphetamin genommen wurde, wo alle unter Strom standen und man ihn benötigte. Denn er hatte eine ausgewachsene Menge harter Drogen dabei, die er willig verteilte. 16.06.40, Sonntag. Kurz vor der geplanten Abfahrt erscheint um 10 Uhr mein Wagen mit Fahrer Holt, der uns nur nachts nicht mehr gefunden hatte. Hurra! Einpacken von 40.000 Pervitin, Abfahrt 11 Uhr, zum 14. Armeekorps, erste Schokolade, ich am Steuer, auf Marktplatz Lorm, eine Tasse Kaffee, weiter bis Montessauge. Ich habe den ganzen Tag nur eine Schachtel Keks gegessen. Oft hatte Ranke bei seinen Erkundigungen die Kamera im Anschlag. Sein häufigstes Motiv überrascht zunächst, denn es waren Schlafende. Soldaten, die sich neben einem Kübelwagen im Gras ausstrecken, schlummernde Fahrer in ihren Autos, Offiziere, die in Sesseln eingenickt sind, ein Hauptfeldwebel im Liegestuhl unter einem Baum. Die Aufnahmen schienen beweisen zu wollen, Morpheus, Rankes ausgemachter Hauptfeind, war noch immer nicht geschlagen, sondern musste nach wie vor in den Fokus bzw. ins Visier genommen werden. Natürlich mit Pervitin. Der äußere Feind machte da weniger Schwierigkeiten. Als Mitte Juni Paris in die Hände der Deutschen fiel, leistete die französische Armee kaum noch Widerstand. Das Bild, das Frankreich in diesen Tagen bot, war grausig. Trümmerfelder, haufenweise verkohlte Wagen und Pferdeleiber auf großen Plätzen, die von abgesenkten Bäumen umstanden sind, ausgebrannte Tanks und Häuser. Auf den Rückzugsstraßen der Engländer und Franzosen lag ein kunterbuntes Durcheinander von Ausrüstungsstücken, dazwischen wieder stehengelassene Geschütze, defekte Panzer etc. und an beiden Straßenseiten Rückwanderer, zumeist auf Fahrrädern, mit notdürftigsten Haben bepackt. Auch Rankes Vorgesetzter, Heeressanitätsinspekteur Waldmann, bereiste in diesen Tagen das Kriegsgebiet und lobte das Pervitin von höchster Warte aus, wenn auch ohne das Kind beim Namen zu nennen. Maginot-Front durchbrochen, außerordentliche Marschleistungen 60 bis 80 Kilometer, Nachschub, Leistungssteigerung, Abschub, alles viel besser als 1918. In diesem Krieg stockten die deutschen Truppen nicht, sondern rasten mit beispielloser Geschwindigkeit über das sommerliche Land. Rommel, der Straßen mittlerweile mied, um letzte französische Verteidigungsstellungen zu umgehen, fuhr häufig querfeldein und stellte am 17. Juni 1940 mit 240 zurückgelegten Kilometern eine Art militärischen Weltrekord auf. Der Chef des Luftwaffenführungsstabes notierte: Die Marschleistungen sind ungeheuer. Mitte Juni erreichte Guderian die Schweizer Grenze bei Pontarlier. Die übrig gebliebene halbe Million französischer Soldaten, die an der Maginot-Linie stand, war nun ebenfalls eingekesselt, der Sieg des Deutschen Reiches über seine Nachbarn endgültig. Nur Hitler begriff die Geschwindigkeit, mit der alles vonstatten ging, noch immer nicht. Ihre Meldung beruht auf einem Irrtum, kabelte er an seinen General. Gemeint ist wohl Pontarlier-sur-Saint. Guderian musste klarstellen, kein Irrtum. Bin selbst in Pontarlier an der Schweizer Grenze. Wie rasch der Vorstoß verlief, veranschaulicht der Bericht eines deutschen Kriegsreporters. Im typischen Lanzer-Stil heißt es: Ununterbrochen rollen die Panzer, die Artillerie, die Flak, die Nachschubkolonnen. Ohne Unterbrechung geht es vorwärts. Auch nachts tasten wir uns über die Landstraße. Niemand denkt an Schlaf. Ein Stückchen Schokolade ersetzt das Mittagessen. Es geht vorwärts. 300 Kilometer sind wir jetzt in Kolonne gefahren, teilweise über Kornfelder, Wiesen und Äcker. Was das heißt, können nur die sagen, die hinter dem Steuer sitzen. Wahrlich, unsere Fahrer haben Unmögliches in den vergangenen Tagen geleistet. Wir waren so schnell, die französische Bevölkerung hatte keine Zeit zu fliehen. Ihr Deutschen braust ja wieder Wirbelwind über das Land, meinte ein Zivilist. Vor einigen Tagen noch in Calais und jetzt schon im Süden Frankreichs. Er konnte nur mit dem Kopf schütteln. Doch es war nicht nur Schokolade, wie im Berliner Lokalanzeiger behauptet wurde, was das Mittagessen ersetzte. Es waren die kleinen, runden Pillen der Firma Temmler, denn sie vertrieben auch das Hungergefühl. Ranke, mit Guderian unterwegs und in knapp 3 Tagen über 500 Kilometer weit gekommen, erhielt von einem Sanitätsoffizier der Panzertruppe die Bestätigung, dass bei den Einsätzen pro Fahrer zwischen 2 und 5 Pervitintabletten pro Tag verbraucht wurden. Wenn infolge die deutsche Propaganda den überraschend schnellen Sieg als Beweis einer vermeintlichen nationalsozialistischen Kampfmoral darzustellen versuchte, schrammt dies an der Realität vorbei. Rankes kriegsärztliches Tagebuch ist der Beweis, dass hier andere Kräfte im Spiel waren, chemische. Oberstabsarzt Grummacher hat Erfahrung mit Pervitin, stellt mich Oberst Stockhausen vor. Abmeldung bei Oberstleutnant Kretschmer, der sehr eingehend fragt, zuletzt Pervitin erbittet. Seit Beginn des Feldzuges hatte er ein Röhrchen mit 30 Tabletten bis auf 6 Tabletten verbraucht. Über Kretschmer. Den für die Versorgung zuständigen Oberquartiermeister der Panzergruppe von Kleist schrieb Ranke, dass dieser mehrfach durch Pervitin in die Lage versetzt wurde, trotz Müdigkeit weiterzufahren. Er betonte die günstige Wirkung auf die Stimmung, außerdem hob er hervor, dass er unter Pervitinwirkung stets auch schwierige, starke Konzentration erfordernde Arbeit bewältigt habe. Auch sonst waren es vor allem die Generalstaboffiziere, die Pervitin kannten, schätzten und von mir erbaten. Mit dem leitenden Sanitätsoffizier Rommels, Oberstarzt Baumeister, führte Ranke eine ausführliche, erfreuliche Unterhaltung über Pervitin, Wissenschaft. Auch die Waffen-SS, die gern mit ihrer Kampfkraft prahlte, mochte auf das Mittel nicht verzichten. Abfahrt 10 Uhr über Marschstraße der 10. Panzerdivision, dabei Aufnahmen der trotz langer Fahrt sehr disziplinierten SS, dort bei Truppenarzt 2000 Pervitin abgeladen. Doch es gab auch Nebenwirkungen zu verzeichnen, negative Effekte des pharmakologischen Großeinsatzes. Ranke nahm sie allerdings nicht zur Kenntnis oder verschwieg sie schlicht in seinen Aufzeichnungen. Gerade ältere Offiziere ab 40 spürten den forcierten Methgebrauch mitunter am Herzen. Ein Oberst der 12. Panzerdivision, von dem bekannt war, dass er viel Pervitin nimmt, starb beim Baden im Atlantik an einem Herzschlag. Ein Hauptmann bekam nach Pervitingebrauch bei einem Herrenabend ebenfalls einen Infarkt. Ein Generalleutnant klagte während noch andauernder Kämpfe über Ermüdung, nahm deshalb Pervitin, bevor er gegen ärztlichen Rat nach vorn zur Infanterie fuhr. Dort erlitt er einen Kollaps. Ein Oberstleutnant der Panzerersatzabteilung 1, der während der Kämpfe 4 Wochen lang täglich 2x2 Tabletten Pervitin genommen hatte, klagte über Herzleiden und betonte in einer Stellungnahme, dass sein Blutkreislauf vor dem Pervitingenuss völlig normal gewesen sei. Kritisch beschreibt er das angeordnete Massendoping. Das Pervitin wurde dienstlich vor Beginn des Einsatzes geliefert und an die Offiziere bis zum Kompaniechef herunter verteilt, zum eigenen Gebrauch und zur Weitergabe an die unterstellte Truppe mit der klaren Weisung, dass es zum Wachhalten bei dem bevorstehenden Einsatz unbedingt zu gebrauchen sei. Es lag also ein klarer Befehl vor, dass die Panzertruppe das Pervitin zu benutzen habe. Von einem weiteren Stabsoffizier wurde bekannt, dass er innerhalb von 1,5 Monaten an 33 Kampftagen je 4 Tabletten Pervitin eingenommen hatte. Danach wurde er wegen roten Hochdrucks dienstunfähig. Auch Abhängigkeiten traten zutage. Immer mehr Männer kämpften mit den Nebenwirkungen des auszehrenden Mittels, litten an Antriebsschwäche, Depressionen. Sobald die Wirkung der Droge nachließ, wurden sie unruhig, fühlten sich schlecht. Je länger man dem Meth zusprach, desto weniger Dopamin und Serotonin wurden im Hirn freigesetzt, desto weniger gut fühlte sich der Einzelne und desto mehr nahm er zu sich, um dies auszugleichen. Die Teufelsspirale der Sucht. Dies alles blendete Ranke aus, frei nach dem Motto Krieg ist Krieg und Meth ist Meth. Der in seinem Institut an der Militärärztlichen Akademie als unbestechlich geltende Wissenschaftler färbte die für Berlin bestimmten Erhebungen hinsichtlich des Weckmittels schön. Es offenbarte sich dabei seine eigene, ganz persönliche Unzulänglichkeit. Er kannte die Droge wie kein Zweiter beim Heer und wusste von ihren Gefahren, doch war er davon abhängig geworden und verharmloste die negativen Effekte vor sich selbst wie nach außen. Der klassische Fall eines süchtigen Dealers. Das Ungewöhnliche an Rankes Substanzenmissbrauch, es hatte Auswirkungen auf das Schicksal unzähliger Soldaten und Zivilisten. Krieg und Vitamine. Im Rausch des gewonnenen Feldzuges besann sich Morell derweil auf seine Rolle als Vitaminpionier und machte sich an die Herstellung und europaweite Vermarktung eines Kombinationspräparates namens Vitamultin. Seine Verkaufsstrategie war so simpel wie bestechend. Er musste nur den großen Feldherrn, seinen Patienten, dazu bewegen, auf sein Produkt zu schwören, dann würden alle anderen sicherlich folgen. Um den Anreiz für Hitler zu steigern, ließ Morell von der Hamburger Firma Nordmark, deren 50-prozentiger Eigner er war, sogenannte Nobel-Vitamultine anfertigen. Sie waren nur für eine einzige Person bestimmt, in glänzendes Goldpapier gewickelt und mit dem Stempel SF, Sonderanfertigung Führer, versehen. Weniger glamourös als die Verpackung präsentierte sich der Inhalt. Handelte es sich doch um Hagebuttenpulver, getrocknete Zitrone, Hefeextrakt, Magermilch und raffinierten Zucker. Obwohl Hitler keinen Vitaminmangel kannte, da er sich von kaum etwas anderem als Obst, Gemüse und Salaten ernährte, sprang er auf die Täfelchen an, als handele es sich um die Äpfel der Hesperiden. Schaden konnten zusätzliche Vitamine schließlich nie. Bald verzehrte er mehrere der güldenen Gaben pro Tag und Morell wies die nahe der Reichskanzlei gelegene Engelapotheke, eine Art Hofapotheke, mit Dringlichkeit an, stets ein kleines Lager von zusammen ca. 500 bis 1000 Vitamultin F zu unterhalten. Lückenloser Vorrat muss sichergestellt sein. Die Rezeptur hielt er streng unter Verschluss und wies den Apotheker an, das exklusive Produkt nur ihm persönlich oder Hitlers Diener auszuhändigen. Nun folgte der zweite Schritt in Morells Marketingstrategie. Für die Spitzen der Wehrmacht und wichtige Mitarbeiter des Stabes stellte der ausgefuchste Leibarzt eine zwar nicht in Gold, dafür aber in Silberpapier eingewickelte, mit dem Prägestempel SRK versehene Sonderanfertigung Reichskanzlei her. Bald rissen sich die hohen Offiziere um die leidlich schmeckenden Süßigkeiten und sie wurden bei den Lagebesprechungen ostentativ verspeist. Zufrieden schrieb Morell aus dem Führerhauptquartier an seine Frau. Das Vitamultin bewährt sich hier bestens. Alle Herren sprechen sich anerkennend aus und empfehlen es in ihren Familien zu Hause. Dieser Erfolg legte den Grundstock für groß angelegte Deals mit den Massenorganisationen des Dritten Reiches. Seinen Einfluss als Leibarzt schamlos ausnutzend, gewann Morell die Deutsche Arbeitsfront, DAF, für mehrere Vitamultin-Aktionen. Riesige Mengen wurden geordert, mal 260 Millionen, dann sogar 390 Millionen Stück. Insgesamt nahm die DAF beinahe eine Milliarde Mal das Vitamultin ab. Ziel war es, die Leistungsfähigkeit der Rüstungsarbeiter zu steigern, ihre Widerstandskraft gegen Infektionskrankheiten zu erhöhen. Auch an die SS pirschte der Doktor sich heran. Zunächst erhielt sie 100.000 Vitamultin-Plätzchen umsonst, als Liebesgabe. Damit sollte das Gebirgskorps in Norwegen angefixt werden. Bei einer persönlichen Unterredung mit SS-Chef Himmler warb Morell für die Zweckmäßigkeit eines Vitamultin-Einsatzes in Skandinavien. Erwiesenermaßen verbessere eine erhöhte Einnahme von Vitamin C die Nachtsichtfähigkeit und dort oben sei es ja häufig dunkel. Die SS schien mit dem Ergebnis zufrieden und bestellte mehrfach nach, insgesamt viele hundert Millionen Stück. Das Produkt erhielt sogar ein eigenes Branding und wurde mit dem Label SS Vitamultin versehen. Auch die Bodentruppen nahm der merkantile Doktor daraufhin ins Visier. »Muss nicht wegen Vitamultin nochmals eine Eingabe ans Heer gemacht werden?«, schrieb er in einem Brief. Doch bei Otto Ranke, dem Dealer der Wehrmacht, biss der Leibarzt auf Granit. Der beratende Wehrphysiologe, längst an stärkeren Stoff gewöhnt, ließ sich von einem Vitaminpräparat nicht beeindrucken, sondern lehnte es ab, die Täfelchen in die Truppenausrüstung packen zu lassen. Aber das Vitamultin-Geschäft lief auch ohne das her. Selbst eine Absage der Luftwaffe konnte Morell verkraften, wenn er sie auch als persönlichen Angriff empfand und gegen Oberstarzt Dr. Hipke, den Leiter des Luftwaffensanitätsdienstes, intrigierte. Unter falschen Angaben versucht Herr Generaloberstabsarzt Dr. Hipke, ein hochwertiges Präparat zu desavouieren und bringt ein Schreiben in Umlauf, das mich herabsetzen soll, wandte sich Morell an dessen Vorgesetzten, Reichsluftfahrtminister Göring. Ich kann eine solche Handlungsweise, die im Dienst geschehen ist, nicht ruhig hinnehmen. Wäre sie im Privatleben geschehen, so würde ich Klage erheben. Und so bitte ich Sie, verehrter Reichsmarschall, in gerechtem Sinne ein Urteil fällen zu wollen. In tiefster Verehrung für Sie, Herr Reichsmarschall, verbleibe ich mit Heil Hitler. Göring reagierte und Hipke musste gehen. Ein Triumph für den Leibarzt. Sein Aufstieg zum europaweit agierenden Pharmaunternehmer nahm seinen Lauf. Flying High. Nach dem von ihm verschuldeten Fiasko von Dünkirchen versuchte der Dicke, wie Göring aufgrund seiner Leibesfülle auch genannt wurde, wieder als der strahlende Herrenmensch dazustehen, den er im Morphinrausch in sich selbst erkannte. Operation Seelöwe wurde geplant, die Invasion Großbritanniens mit Bodentruppen. Für die prekäre Schifffahrt hunderttausender deutscher Soldaten über den Ärmelkanal musste vorher Lufthoheit geschaffen werden, um die Truppe nicht zu riskieren. Görings Job, sowie seine große Chance, Hitler zu imponieren und seine ungeheure Machtfülle nebst der dazugehörigen ausschweifenden Lebensweise auch weiterhin zu rechtfertigen. Um England aus der Luft in die Knie zu zwingen, ließ Göring zunächst logistische Ziele der Royal Air Force bombardieren, Flugplätze, Hangars, Landepisten, Maschinen. Die Luftschlacht um England begann. Doch die erfolgreiche Strategie wurde abgeändert, nachdem die Briten am 25. August 1940 in einem Nachtangriff die Berliner Bezirke Kreuzberg und Wedding bombardiert hatten. Hitler befahl für den 4. September eine Attacke auf London, um die dortige Bevölkerung zu demoralisieren. Militärtaktisch gesehen ein schwerer Fehler, weil dadurch die feindlichen Flugplätze aus dem Visier gerieten und die Engländer ihre Abwehr verstärkten. Bomben fielen auf die englische Hauptstadt und andere Ortschaften. Über 40.000 Zivilisten kamen bis Jahresende ums Leben. Es waren die ersten systematischen Terrorangriffe des Krieges. Auf der Insel kommentierte man grimmig, London can take it. Entschlossen schlug die Royal Air Force zurück. Zahllose deutsche Maschinen wurden über der Insel abgeschossen und die Briten flogen ihrerseits Vergeltungsangriffe gegen deutsche Städte. Die Auseinandersetzung eskalierte. Bald war es zu gefährlich für die Luftwaffe, tagsüber zu operieren. Ein Bomberpilot schildert die Lage. Der Start war sehr oft spät, 10 Uhr, 11 Uhr. Dann war man ungefähr um 1 oder 2 Uhr morgens über London oder irgendeiner anderen englischen Stadt und da ist man natürlich müde. Und dann, wenn man das merkte, das durfte ja keinesfalls der Fall sein, hat man 1, 2 Tabletten Pervitin geschluckt und dann ging's wieder. Ich habe ja auch sehr viele Nachteinsätze gehabt. Und der Kommandant muss natürlich immer voll da sein. Und da habe ich dann auch vorbeugend Pervitin genommen. Stellen Sie sich vor, der Kommandant ist im Gefecht müde. Ja, ich bitte Sie, das geht nicht. Man verzichtet doch nicht aufs Pervitin, weil es vielleicht etwas gesundheitsschädlich sein könnte, wenn man ohnehin dazu bestimmt ist, in Kürze zu fallen. Sicherlich kein Einzelschicksal. Statistische Erhebungen über den Pervitingebrauch der Luftwaffe liegen nicht vor. Und für den flächendeckenden Einsatz des Vekamins bei den Fliegern fehlt nach historiografischen Maßstäben der Beleg. Abgesehen von Rankes ursprünglicher Bestellung von 35 Millionen Dosierungen für Heer und Luftwaffe gemeinsam. Fakt ist, ein Krieg gewinnt, wer am Ende den Himmel beherrscht, und dafür braucht man das richtige Material, jenes aus Stahl sowie jenes aus Fleisch und Blut. Beides muss einwandfrei funktionieren und länger durchhalten als der Feind. Während sich die Messerschmitts den Spitfires technisch unterlegen zeigten, war die Luftwaffe in Sachen Drogen weiter als die Royal Air Force. Pervitin hatte gleich mehrere Spitznamen, die auf seine Verwendung hindeuteten. Fliegersalz, Stuka oder Göringpillen. Ein Kommodore berichtet aus dem Mittelmeerraum. In der Knietasche steckt ein handlanger Leinenstreifen mit einem Zellophanüberzug, unter dem 5 oder 6 milchweiße Tabletten haften, groß wie Schokoladenriegel. Pervitin steht auf dem Streifen. Tabletten gegen Müdigkeit, hat Dr. Sperling gesagt. Ich öffne die Tasche und reiße erst 2, dann 3 dieser Plättchen von der Unterlage, nehme kurz die Atemmaske vom Gesicht und beginne die Tabletten zu zerkauen. Sie schmecken abscheulich bitter und sind mehlig, aber zum Nachspülen habe ich nichts. Nach einer Weile setzte die Wirkung ein. Der Motor läuft sauber und ruhig, Ich bin hellwach, mein Herzschlag dröhnt in den Ohren. Warum ist der Himmel plötzlich so hell? Die Augen schmerzen im grellen Licht. Ich kann die Helligkeit kaum ertragen. Wenn ich die freie Hand schützend vor die Augen halte, geht es besser. Nun summt der Motor gleichmäßig und ohne Schwingungen fern, ganz fern. Es ist beinahe wie Schweigen hier oben. Alles wird unwesentlich und abstrakt, entrückt, als ob ich selbst über meinem Flugzeug flöge. Nach der Landung erschien dem bedröhnten Piloten die Wirklichkeit wie eine völlig fremd gewordene Welt. Ich habe den Kurs genau gehalten, trotz der euphorischen Gleichgültigkeit und des gleichsam schwerelosen Zustandes. Bei der Landung finde ich den Platz im Zustand völliger Erstarrung. Nichts regt sich, kein Mensch ist zu sehen. Verlassen ragen die Trümmer der Hallen zwischen den Bombenkratern. Beim Einrollen in den Liegeplatz des Geschwaderstabes platzt der rechte Reifen. Wahrscheinlich habe ich einen Bombensplitter überrollt. Später treffe ich auf Dr. Sperling und frage ihn beiläufig, was für ein Mistzeug dieses Pervitin eigentlich sei und ob man nicht besser die Flugzeugführer davor warnen sollte. Als er erfährt, dass ich gleich 3 Tabletten genommen habe, fällt er fast in Ohnmacht und verbietet mir für den Rest des Tages, ein Flugzeug auch nur von außen anzufassen. So aufgepeppt die Deutschen auch waren, es änderte nichts an ihrer Unterlegenheit der besser geführten Royal Air Force gegenüber. Die Luftschlacht um England ging verloren, Deutschlands erste Niederlage in diesem Krieg. Hitler musste Operation Seelöwe und damit eine Invasion der britischen Insel abblasen und suchte nach einem neuen Schauplatz für seinen Krieg. Konsequenzen wurden aus diesem erneuten Scheitern Görings nicht gezogen. Auch weiterhin residierte er in dem aus hellen Steinquadern errichteten, an der Wilhelmstraße gelegenen riesigen Bau des Reichsluftfahrtministeriums, über dem die roten Reichskriegsflaggen mit dem Hakenkreuz in der Mitte derart selbstbewusst flatterten, als wollten sie unmissverständlich verdeutlichen, dass sogar der Wind, sogar die unsichtbare Masse des Himmels dem Machtbereich dieser Regierung und zumal dem Reichsmarschall unterlagen. Doch wer das große, schmiedeeiserne Tor passierte und den weiten, von hohen Eisengittern eingerahmten Vorplatz überquerte, betrat ein Reich des Chaos, des ungezügelten Alkohol- und Drogenmissbrauchs, der Intrigen und generellen Misswirtschaft. Das verwundert nur auf den ersten Blick. Die Zustände in Görings Burg mit ihren 3000 Zimmern, heute ist dort das Bundesfinanzministerium untergebracht, waren geradezu symptomatisch für den politischen Realitätsverlust des Regimes und den Irrweg, den Deutschland eingeschlagen hatte. Ein Offizier beschreibt den Auftritt des Reichsmarschalls. Wir hatten Mühe, ernst zu bleiben. Er trägt ein weißseidenes, blusenartiges Hemd mit wallenden Ärmeln, darüber eine gelbe, ärmellose, pelzgefütterte Wildlederjacke. Dazu lange Pluderhosen, wie sie die Landsknechte trugen, und um die Lenden einen breiten, goldbenagelten Ledergürtel, an dem ein kurzes Keltenschwert klirrt. Lange seidene Strümpfe und goldgelbe Safian-Ledersandalen vervollständigen das Bild. Mitunter war auch das Gesicht des mächtigen Ministers geschminkt, die Fingernägel waren rot lackiert. Häufig kam es bei Besprechungen vor, dass Göring, wenn der Opiatgehalt seines Blutes gesunken war, sich derart derangiert fühlte, dass er abrupt und ohne ein erklärendes Wort den Saal verließ und erst ein paar Minuten später wiederkehrte, in deutlich frischerer Verfassung. Ein General schildert eine solche überraschende Wandlung. Göring wirkt wie neugeboren, sah großartig aus, fixierte uns mit seinen funkelnden blauen Augen. Der Unterschied im ganzen Auftreten zwischen dem ersten und dem zweiten Teil unserer Konferenz war frappierend. Für mich war offensichtlich, dass er etwas Stimulierendes zu sich genommen hatte. Die häufigen Wirklichkeitsfluchten bekamen Görings Amtsgeschäften nicht gut. Voraussetzung für die Bekleidung eines hohen Postens bei ihm war bald weniger die Qualifikation als der Unterhaltungswert der jeweiligen Person. Kritik an einem seiner engsten Mitarbeiter, Bruno Lörzer, den Göring selbst als seinen faulsten General bezeichnete, wischte er mit der Bemerkung beiseite: Ich brauche jemanden, mit dem ich am Abend eine Flasche Rotspon trinken kann. Ähnliches mag auch bei der Berufung von Ernst Udet zum sogenannten Generalluftzeugmeister und damit zu einem der einflussreichsten Männer des Dritten Reiches eine Rolle gespielt haben. Zwar war Udet nach dem Franzosen René Fonck als erfolgreichster überlebender Jagdflieger aller Nationen des Ersten Weltkrieges in der deutschen Öffentlichkeit äußerst beliebt. doch mit einem Schreibtisch in der höchsten Führungsebene konnte der begnadete Pilot und Lebemann, der lieber in Leni Riefenstahl-Filmen Gastauftritte feierte, nie etwas anfangen. Das allerdings spielte für Göring keine Rolle und zeigt in besonders eindrücklicher Weise, mit welcher Launenhaftigkeit er sein Ministerium führte, in dem Dienstaufsicht ein Fremdwort war. Wenn der Reichsluftfahrtminister und sein Generalluftzeugmeister sich besprachen, erinnerten sie sich am liebsten an die guten alten Zeiten, als sie im Ersten Weltkrieg unter dem Einfluss des aufputschenden Kokains gemeinsam Luftkämpfe bestanden hatten. Über aktuelle Rüstungsprobleme, den komplexen Prozess der Entwicklung neuer Flugzeugtypen und ähnlich verwickelte Angelegenheiten redeten sie hingegen nicht so gern. Bei seiner Antrittsrede im Ministerium bekannte Udet mit verwolktem Gesicht, weil unter schrecklichem Kater leidend, allzu viel Verwaltungsarbeit könne man von ihm natürlich nicht erwarten. Problematisch nur, dass ihm zeitweise bis zu 24 Ämter unterstanden, in denen sich rasch ein unbeschreibliches Durcheinander entwickelte. Udet, dafür bekannt, Besuche zu jeder Tageszeit mit Cognac zu bewirten und Methamphetamin in rauen Mengen zu schlucken, um die Wirkungen des Alkohols auszubalancieren, war selbst innerhalb des ineffizienten Reichsluftfahrtministeriums für herausragendes Missmanagement berüchtigt. Gut möglich, dass Göring auch auf Udet anspielte, als er später einmal bemerkte: Es gibt da Abteilungen, von denen haben sie keine Ahnung, aber auf einmal tauchen sie auf einmal passiert eine Sauerei und auf einmal entdeckt man, da lebt seit Jahren eine Abteilung und kein Mensch kennt sie. Allen Ernstes, das ist ein paar Mal passiert. Da gibt es Leute, die hat man schon dreimal hinausgeschmissen und dann tauchen sie in einer anderen Abteilung wieder auf und werden immer größer. Seine Arbeitstage verbrachte Udet am liebsten mit dem Zeichnen von Karikaturen, häufig genug von sich selbst. Wann immer es möglich war, verdrückte er sich nach Hause, wo er eine mit Trophäen von seinen Weltreisen geschmückte Privatbar betrieb und stets Freunde um sich scharte, weil er nicht allein sein konnte. Doch eigentlich wollte er nur in irgendeiner Mühle sitzen und wieder Kunststückchen drehen, doch für das Fliegen blieb keine Zeit. Udet implodierte unter der Last seiner ständig sich erweiternden Zuständigkeiten. Pervitin schaufelte er sich im Laufe des Jahres 1941 in gefährlichen Mengen in den Mund, um sich funktionsfähig zu halten. So personifizierte er die Hybris deutscher Kriegsführung, die sich übernommen und den Kontakt zur Realität längst verloren hatte. Der Niedergang ist durch Udet bedingt gewesen, würde ausgerechnet Hitler später behaupten. Dieser Mann hat es fertiggebracht, den größten Unsinn in der Geschichte der Luftwaffe zu fabrizieren. Das sollte wohl etwas heißen. In dem weltweit meistgespielten deutschen Theaterstück der Nachkriegszeit, Des Teufels General, hat der Dramatiker Karl Zuckmayer seinem Freund Ernst Udet in der Figur des ehrenhaft tragischen, nonchalanten Haudegens Fliegergeneral Harras ein viel zu schmeichelhaftes Denkmal gesetzt. Auch Kurt Jürgens spielt in der gleichnamigen Verfilmung mit Pathos und Grandeur an der unglamouröseren, weil erbärmlicheren Wirklichkeit vorbei. Udet taugt nicht zum Helden. Allerhöchstens könnte man ihm zugute halten, dass er durch seine Inkompetenz und Drogensucht dem System großen Schaden zugefügt hat, freilich unabsichtlich. So ist er nicht mehr und nicht weniger als eine Knallcharge, eine historische Kuriosität und verkörpert jenes Abseitige, vor dem Historiker gern zurückweichen. Am 17. November 1941 lief eine Meldung des deutschen Nachrichtenbüros über die Ticker. Der Generalluftzeugmeister, Generaloberst Udet, erlitt bei Erprobung einer neuen Waffe einen so schweren Unglücksfall, dass er an den Verletzungen auf dem Transport verschied. Der Führer hat für den auf so tragische Weise in Erfüllung seiner Pflicht dahingegangenen Offizier ein Staatsbegräbnis angeordnet. Tatsächlich hatte sich Udet in seiner pompösen Dienstvilla in der Stallupöner Allee in Westend, der exklusivsten Wohngegend Berlins, eine Kugel in den Kopf gejagt und damit all die 1000 technischen und organisatorischen Probleme der Luftwaffe auf einen Schlag zurückdelegiert an seinen alten Weltkriegskameraden Göring, dem Udet, kurz bevor er seinem rauschhaften Leben ein Ende mit Knalleffekt setzte und für alle Zeiten dienstunfähig wurde, noch einen Gruß neben sein Todesbett gekritzelt hatte: Eiserner, du hast mich verlassen. Der Selbstmord des Selbstüberschätzers Udet nahm den Untergang des Dritten Reiches vorweg. Als Göring beim Staatsbegräbnis mit morphingesättigter metallener Miene hinter dem Sarg herschritt und etwas von einem der größten Helden der deutschen Geschichte faselte, blieb die Wehrmacht gerade in Russland stecken. Gleich hinter der Militärärztlichen Akademie auf dem Invalidenfriedhof, nur wenige Schritte von dem Ort entfernt, wo Otto Ranke das Pervitin für die Wehrmacht getestet hat, befindet sich heute noch Udets Grab. Ein gefundenes Fressen für das Ausland. Am 13. September 1940 berichtete die Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera von einer Mutpille der Deutschen, welche von ursprünglich medizinischer zu mittlerweile militärischer Bedeutung gelangt sei. Die Kriegswirksamkeit dieser Pillola di Coraggio reiche zwar nicht an eine Stukabombe heran, garantiere aber dem deutschen Generalstab die ununterbrochene Einsatzfähigkeit seiner Soldaten. Für England, das infolge massenhaft Benzedrin einsetzte, welches zwar schwächer als Pervitin ist, dafür aber weniger Nebenwirkungen hat, war der Artikel ein gefundenes Fressen. Wunderbar ließ sich damit die stellenweise besorgniserregende Kampfkraft der Deutschen als chemisch statt ideologisch motiviert erklären. Postwendend produzierte die BBC ein Feature zur Abgabe von Pervitin an deutsche Piloten. In Berlin entbrannte daraufhin eine Kontroverse auf höchster Funktionärsebene. Leo Conti, der pervitinkritische Reichsgesundheitsführer, schrieb an den Heeressanitätsinspekteur: »Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir mitteilen könnten, in welchem Umfang und mit welchem Erfolg Pervitin tatsächlich an die Angehörigen der Luftwaffe verabfolgt wird. Auch Ihre Einstellung zu dieser Frage würde ich gerne erfahren. Die Verabreichung von Pervitin kann ich keineswegs gutheißen. In Kundgebungen habe ich gerade auf die Schädlichkeit dieses Mittels immer wieder hingewiesen. Ich habe schon überlegt, ob nicht ein schärferer Rezeptzwang für Pervitin eingeführt werden könnte, etwa in der Form, dass man es als Rauschgift erklärt. Heil Hitler!« Beim Heer beeindruckte dieses Schreiben wenig. Erst einen Monat später antwortete der neue Heeressanitätsinspekteur Professor Dr. Siegfried Handloser: »Die englische Propaganda behauptete schon mehrfach, dass die deutsche Wehrmacht nur durch Rauschgift zu ihren Leistungen befähigt sei. Die Abwegigkeit dieser Meldungen des Londoner Rundfunks geht schon daraus hervor, dass er auch die deutschen Panzerdivisionen in Frankreich unter Rauschgift marschieren ließ. Tatsache ist, dass Pervitin damals nur von Einzelpersonen und in verschwindend geringem Ausmaß genommen worden ist.« Eine eindeutige Schwindelei, denn Handloser musste sowohl die Zahl der 35 Millionen bestellten Tabletten aus dem Westfeldzug als auch Rankes Bericht aus Frankreich kennen. Conti ließ die Sache nicht auf sich beruhen. Verbissen kämpfte er für seine ideologischen Vorstellungen eines allen Giften abholden Ariertums. Dabei verkannte er die Realitäten des nach Doping verlangenden geopolitischen Leistungswettkampfes des Zweiten Weltkriegs. In einer Art Verzweiflungstat engagierte er einen befreundeten Wissenschaftler, der im Deutschen Ärzteblatt unter der Überschrift »Das Pervitin-Problem« den ersten größeren kritischen Beitrag zur Lieblingsdroge der Deutschen verfasste und die Gefährlichkeit des Aufputschmittels, sein virulentes Suchtpotenzial, beschwor. In typischer NS-Terminologie wurde gefordert, das Pervitin überall da auszumerzen, wo wir es antreffen, und betont, wer süchtig sei, der sei entartet. Tatsächlich stieß der Artikel auf Resonanz in wissenschaftlichen Kreisen und immer häufiger wurden nun Fälle von Pervitin-Abhängigkeiten diskutiert, ob es Ärzte betraf, die mehrere Dosierungen pro Tag verbrauchten, oder Medizinstudenten, die ebenso viele Tabletten konsumierten, dann mehrere Tage und Nächte lang nicht schlafen konnten und sich die Haut wegen imaginären Ungeziefers blutig kratzten. In Deutschland lag der Verbrauch des Stoffs mittlerweile bei über 1 Million Dosierungen pro Monat. Im Februar 1941 warnte Conti erneut, dieses Mal in einem internen Rundschreiben an die Partei: »Mit zunehmender Sorge verfolge ich den ungeheuren Missbrauch, der in weitesten Kreisen der Bevölkerung getrieben wird. Es handelt sich hier um eine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit und Zukunft unseres Volkes.« Schließlich griff der Reichsgesundheitsführer durch, oder versuchte es zumindest, und unterstellte das Pervitin am 12. Juni 1941 dem Reichsopiumgesetz. Damit erklärte er die Volksdroge offiziell zum Betäubungsmittel. Doch bedeutete dieser Akt eine Einschränkung der Nutzung? Tatsächlich lief es nur auf einen formalen Sieg für Conti und seine ideologisch motivierten Beamten hinaus. Der Reichsgesundheitsführer, einst einer der mächtigsten Männer im NS-Staat, führte diesen Kampf auf verlorenem Posten und büßte in Folge immer mehr an Einfluss ein. Denn die Bevölkerung folgte weniger der rassenhygienisch geleiteten Rauschgiftbekämpfung als dem gewachsenen Hunger, der entstandenen Abhängigkeit nach dem chemischen Aufputschmittel, das künstliche Hilfe versprach bei den sich täglich steigernden Belastungen durch den Krieg. Das rigorose Verbot wurde von den Deutschen kaum wahrgenommen, geschweige denn eingehalten. Der zivile Verbrauch zog sogar noch an, um jährlich über 1,5 Millionen Einheiten. Dieser Art offenbarte die Droge die inneren Widersprüche des nationalsozialistischen Staates und spielte eine Rolle beim Prozess seiner allmählichen Selbstauflösung. Es dauerte nicht lange, dann waren über 100 Millionen Dosierungen in den deutschen Mägen und Blutbahnen angelangt. Auch was die Verwendung beim Militär anging, war das Datum der Pervitin-Ächtung mehr als prekär gewählt. Denn 10 Tage später begann Deutschlands Angriff auf die Sowjetunion und die Soldaten hatten sich längst an ihren Stoff gewöhnt. Das Oberkommando der Wehrmacht, gemeinsam mit dem Reichsministerium für Bewaffnung und Munition unter Federführung von Göring, hatte das Pervitin mittlerweile sogar als kriegsentscheidend eingestuft. Von Einschränkung keine Spur. Tatsächlich entgrenzte sich ab dem Sommer 1941 nicht nur der Drogengebrauch. Teil 3. Heil Hitler, Patient A und sein Leibarzt, 1941 bis 1944. Die Arbeit des Arztes ist im Frieden und im Kriege, wenn sie richtig getan wird, immer eine Führungsaufgabe im wahrsten Sinne des Wortes. Das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Krankem muss so beschaffen sein, dass der Arzt immer und unter allen Umständen das Gefühl behält, über dem Kranken zu stehen. Arzt sein heißt der Stärkere von Zweien sein. Aus einem Redemanuskript von Theo Morell. Die Gilde der Hitlerforscher, so obskurantistisch mancher unter ihnen abdriften mag, eint das Bemühen, das Enigma des Diktators, jenes wohl schlimmsten Verbrechers und Psychopathen aller Zeiten, das personifizierte Böse im Menschen, zu entschlüsseln. Dabei tritt die Zunft offensichtlich auf der Stelle. Die äußeren Ereignisse sind von den Biografen seit Dekaden erfasst. Es liegt eine umfangreiche Literatur jeglicher Couleur vor. Obwohl so viel über diesen Menschen geschrieben wurde und wird, wie über keinen anderen auf der Welt, obwohl es mit der Psychopathographie Adolf Hitlers eine eigene psychiatrische Fachrichtung gibt, die sich ausschließlich mit etwaigen psychischen Erkrankungen des Braunauers beschäftigt, scheint das Geheimnis unangetastet. Der fragwürdige Mythos schwelt. Könnte es sein, dass es einen blinden Fleck gibt, den die Hitler-Literatur trotz ihrer Ausfächerung bislang übersehen hat? Es wird hier nicht der Anspruch erhoben, die historischen Begebenheiten exakt so zu beschreiben, wie sie sich wirklich zugetragen haben. Tatsächlich greife ich in einen Indizienprozess ein, an dem sich die Gelehrten seit über Dekaden die Zähne ausbeißen, wobei es ja auch schon zu heftigen Schwindeleien und berühmt gewordenen Fälschungen wie den im Magazin Stern veröffentlichten angeblichen Hitler-Tagebüchern gekommen ist. Manchen Quellen gegenüber ist Misstrauen geboten. Hier wird nicht die Lösung des Rätsels präsentiert, sondern eine bestimmte Lesart offeriert. Wer sich Hitler nähern will, muss den Umweg über Morell nehmen, den dicken Doktor im hellbraunen Gabardinrock, der vor allem ab dem Herbst 1941, jenem Zeitpunkt, an dem Hitlers Leistungsknick offensichtlich wurde und alle Hitler-Bücher ein Vakuum aufweisen, weil sie eben diesen Knick nicht hinreichend erklären können, längst nicht mehr jene kuriose Randfigur darstellte, als die ihn die Geschichtswissenschaft bislang behandelt hat. In Joachim Fests beinahe 1200-seitiger Standardbiografie Hitler weist das Personenregister nur auf 7 Stellen hin, an denen der Leibarzt überhaupt Erwähnung findet. Das erste Mal nicht früher als auf Seite 737. In die Tiefe geht der Autor in dieser Hinsicht nie. Seine an sich zutreffende Beschreibung der Dynamik Hitlers als narkotisch anmutende Reglosigkeit bleibt unmotiviert. Und es nutzt wenig, wenn Fest von einer fatalen Drogenabhängigkeit spricht, deren Ausmaß und Auswirkungen aber nicht berührt, den Teufelskreis nicht untersucht, jenes Hinübergleiten in eine eigene Welt, in die nichts hineinragen konnte, außer Morells Spritze. Fests Behauptung, unter der sein Werk 1973 veröffentlicht wurde, Neuigkeiten über Hitler seien nach der Publikation ausgeschlossen, denn es habe sich erwiesen, dass keine Materialien mehr zu erwarten sind, die das Bild der Epoche und ihrer Akteure auch nur zu modifizieren vermögen, scheint sich als vorschnell zu erweisen. Auch wenn die Geschichtswissenschaft mittlerweile bemüht ist, den Fokus weg von biografischen Besonderheiten Hitlers hin auf gesellschaftliche Prozesse zu lenken, die seinen Aufstieg bedingten und ihn erst zu dem machten, als der er angesehen wurde, bleibt neben solchen sinnvollen Versuchen ein Vakuum, das zu füllen relevant ist. Es reicht nicht, in einem Nebensatz verharmlosend von Dr. Morells bunten Pillen zu sprechen, und wenn der Brite Ian Kershaw, ebenfalls Autor einer renommierten Hitlerbiografie, behauptet, die wachsende Zahl von Tabletten und Injektionen, für die Dr. Morell jeden Tag sorgte, 90 verschiedene Mittel insgesamt während des Krieges und 28 verschiedene Pillen jeden Tag, konnte den körperlichen Verfall nicht aufhalten, verwechselt er möglicherweise Ursache mit Wirkung. Für den deutschen Historiker Dr. Henrik Eberle ist die Sache eindeutiger. Gemeinsam mit dem mittlerweile verstorbenen Berliner Professor Hans-Joachim Neumann kommt er in seinem penibel recherchierten Buch »War Hitler krank? Ein abschließender Befund« zu dem Ergebnis, dass das deutsche Staatsoberhaupt keinesfalls drogensüchtig war und Morell durchaus verantwortungsvoll gehandelt habe. Er beachtete die vorgeschriebenen Tagesmaximaldosen der Medikamente, die er selten überschritt. Nach 1945 musste sich Morell darüber hinaus den Vorwurf gefallen lassen, Hitler jahrelang falsch behandelt und dessen Gesundheit untergraben zu haben. Das aber trifft nicht zu, wie nicht zuletzt Morells akribische Aufzeichnungen von 1941 bis 1945 belegen, die die Handschrift eines gewissenhaften Hausarztes tragen. Doch stimmt das wirklich? Der Leibarzt selbst scheint dieser Aussage zu widersprechen. In seinen Notizen gibt er ein Gespräch mit seinem Patienten folgendermaßen wieder. »Ich musste stets Kurzbehandlungen mit Hochdosen machen und musste bis an die Grenze des Zulässigen gehen, obwohl ich von vielen Kollegen deshalb eventuell verurteilt würde, aber ich habe und kann die Verantwortung tragen, denn wenn Sie längere Zeit hätten aussetzen müssen in der jetzigen Zeit, wäre Deutschland in die Brüche gegangen.« Was hat der Diktator also wirklich genommen? Und kommt dem eine Bedeutung zu oder nicht? Lassen sich historische Ereignisse und Entwicklungen mit pharmakologischen Darreichungen verknüpfen? Über Jahre hinweg hat Morell die Mittel akribisch notiert, die er einsetzte, um seinen Patienten permanent am Laufen zu halten. Er war zu dieser Buchführung genötigt, denn wäre Hitler etwas zugestoßen, hätte er detaillierte Berichte an die Gestapo aushändigen müssen. Ein ausuferndes, medizinhistorisch einmaliges Konvolut ist auf diese Weise entstanden, das vor Details nur so strotzt. Wer versuchen will, es zu entschlüsseln, muss verschiedene Lagerorte aufsuchen, denn der Nachlass des Leibarztes ist zerstückelt worden. Ein Teil liegt im Bundesarchiv in Koblenz, ein anderer im Institut für Zeitgeschichte in München, ein dritter und ganz wesentlicher in der Hauptstadt der USA. Ortstermin. National Archives, Washington, D.C. An einen antiken Tempel erinnernd steht das monumentale Archivgebäude an der Pennsylvania Avenue im innersten Regierungsbezirk der Siegermacht des Zweiten Weltkriegs. Das Weiße Haus in derselben Straße ist nur ein Katzensprung entfernt. What is past is prologue, wurde in den hellen Stein in Nähe des Archivportals gemeißelt. Die Vergangenheit ist das Vorspiel. Drinnen, in den heiligen Hallen der Aufbewahrung, herrscht zunächst einmal Unübersichtlichkeit, wenn auch in den geregelten Bahnen der Benutzerordnung. Unterlagen zu finden ist nicht einfach, es gibt schlichtweg zu viele davon. Wie ein riesiger Staubsauger haben die Streitkräfte und Nachrichtendienste der Vereinigten Staaten die Aktenberge des besiegten Deutschen Reiches aufgesaugt und in Washington sowie an der Zweigstelle der National Archives im unweit entfernten College Park in Maryland, dem größten Archivgebäude der Welt, abgelegt. Um die Bestände zu durchforsten, gibt es Findbücher, Computerzugänge und vor allem die persönliche Hilfe der Archivare, die in ihr breites Amerikanisch mühelos komplizierte deutsche Fachausdrücke wie Reichssicherheitshauptamt einzupflegen wissen. Paul Brown, der mir bei meiner Morell-Recherche zur Seite steht, dämpft von Anfang an meine Hoffnungen, hier alles über den Leibarzt herausfinden zu können. Meine Recherche gleiche flachen Kieseln, die ich über das Wasser hüpfen lasse. Einen vollständigen Zugang, ein komplettes Eintauchen gäbe es nicht. Man könne den National Archives, diesen riesigen Dokumentenbauch, nicht erschöpfend einsehen. Geschichte, so Browns Fazit, würde immer eines bleiben. An möglichst relevanten Fakten sich orientierende Spekulation. Die historische Wahrheit habe er für mich nicht im Angebot. So viel wird rasch klar. Theo Morell wurde bald nach Kriegsende zum Objekt eingehender US-geheimdienstlicher Untersuchungen, von denen einige erst vor wenigen Jahren durch den Nazi War Crimes Disclosure Act zugänglich wurden. Die Amerikaner versuchten herauszufinden, welche Rolle der Leibarzt spielte, ob er an Hitlers augenscheinlichem, ab dem Herbst 1941 rapide fortschreitendem gesundheitlichem Abbau beteiligt war oder sogar versucht hatte, Hitler zu vergiften. Die Frage nach süchtig machenden Drogen steht dabei im Zentrum. Liegen hier vielleicht einfache Antworten auf das so schwer Verstehbare? Oder hat sich der Leibarzt selbst schuldig gemacht, indem er Hitler künstlich aufputschte? Ab dem Sommer 1945 wurde Morell 2 Jahre lang verhört, nach eigenen Angaben auch gefoltert. Angeblich habe man ihm die Zehennägel extrahiert, um an seine Geheimnisse zu gelangen. Doch schlau wurden die Militärs nicht aus ihrem Gefangenen. So spiegelt sich in den Geheimakten die Frustration der Vernehmer, die von sich widersprechenden Aussagen berichten. In Morells Medical Assessment File heißt es: Er ist mitteilsam, verliert sich bei seinen Äußerungen oft in unbedeutende Kleinigkeiten und sucht die ganz augenscheinlichen Lücken seines Gedächtnisses durch Fiktionen zu ersetzen, wodurch öfters sich widersprechende Angaben resultieren. Die Psyche des Patienten zeigt zu verschiedenen Zeiten ein völlig verschiedenes Bild. Augenscheinlich handelt es sich bei Professor Morell um eine leichte Form einer exogenen Psychose, deren Ursache die Tatsache der Gefangenschaft darstellt. Die Zurechnungsfähigkeit ist in keiner Weise eingeschränkt. Andererseits ist seine Glaubwürdigkeit durch das Vorhandensein von Gedächtnislücken, die er durch Konfabulationen zu überbrücken versucht, nicht als vollwertig anzusehen. Morell, so das Fazit, war nicht willens oder nicht in der Lage, die Relevanz seiner Tätigkeit zu erklären. Auch die Aussagen dreier deutscher Pharmakologen und Ärzte, die unmittelbar nach dem Krieg als Experten hinzugezogen wurden, halfen nicht weiter, und so kommt eine der Morell gewidmeten Untersuchungen, der Special Report No. 53, betitelt »The Rumored Poisoning of Hitler«, die gerüchteweise behauptete Vergiftung Hitlers, zu dem Ergebnis, dass der Leibarzt seinem Patienten weder Gift noch genügend Betäubungsmittel verabreichte, um dessen Gesundheit zu schaden. Hitlers erstaunlicher physischer und psychischer Abbau sei lediglich dem vielen Stress geschuldet und der einseitigen vegetarischen Ernährung. Doch ist diese Evaluation korrekt? Oder muss sie aufgrund der Nähe zu den Geschehnissen, die den Blick möglicherweise trübten, sowie einer noch unvollständigen Materiallage zumindest mit Vorsicht genossen werden? Ziel der US-Behörden war es gewesen, Informationen zu erhalten, um die zahllosen Mythen, die sich um Hitler ranken, zu entzaubern. Bei diesem Vorhaben sind sie, vordergründig, an Morell gescheitert. Dabei liegen die Antworten bei genauem Studium tatsächlich in den hinterlassenen Notizen, wenn auch versteckt und nicht immer eindeutig interpretierbar. Morells Nachlass ist ein Myzel aus vollgekritzelten Seiten seiner Rezeptblöcke, aus Karteiblättern, die mit kryptischen Abkürzungen übersät sind, Notizbüchern mit schwer lesbarer Handschrift, von Deckel zu Deckel vollgeschriebenen Terminkalendern, losen Zetteln mit Bemerkungen und Beschreibungen, einer Unzahl von Geschäfts- und persönlichen Briefen. Einträge wiederholen sich, werden leicht abgewandelt, erscheinen erneut in Heften, auf Briefumschlägen, in Telefonnotizen. Von August 1941 bis April 1945 behandelte der Leibarzt seinen Patienten so gut wie täglich. Von 885 dieser 1349 Tage gibt es Aufzeichnungen. 1100 Mal wurden Medikamente notiert, hinzu kamen knapp 800 Spritzen, etwa eine pro überliefertem Tag. Hin und wieder sind die Nadeln in die Aufzeichnungen fein säuberlich eingeklebt, wie um nach außen hin den Anschein von Transparenz und gewissenhafter Dokumentation entstehen zu lassen. Denn Morell hatte Angst vor der Gestapo. Er wusste, dass Leibärzte seit eh und je gefährlich leben. Im Resultat ist eine Art Überlieferungschaos entstanden, ein Dschungel, der für Außenstehende, zumal wenn sie der deutschen Sprache nicht mächtig sind, nur schwer zu durchforsten ist. Gerade in der behaupteten Übergenauigkeit bleibt vieles skizzenhaft und bei aufmerksamer Lektüre wird deutlich, dass einige Visitationen nicht verzeichnet wurden. Wollte Morell, der seine geschäftlichen Papiere sonst penibel in Ordnung hielt, durch diese verworrene, unvollständige, dabei Vollständigkeit vortäuschende Darstellung etwas verbergen? Versuchte er, ein Geheimnis zu bewahren, das nur er kannte und möglicherweise nicht einmal sein Patient? Was geschah, als der Krieg für das Dritte Reich eine verhängnisvolle Wendung nahm, wirklich zwischen Hitler und seinem Leibarzt? Die Bunkermentalität. Wenn ich im vergangenen Jahr häufiger bei Ihnen im Hauptquartier weilen durfte, so haben diese Besuche mir mehr gegeben, als Sie, mein Führer, überhaupt ahnen können. Ich habe nichts unversucht gelassen, die Fülle von Kraft, die Sie dabei auf mich übertrugen, an möglichst viele Menschen weiterzureichen. Josef Goebbels. Um sich der Wahrheit von Hitlers Drogenkonsum zu nähern, hilft es, sich des Ortes zu vergegenwärtigen, an dem er sich zwischen Sommer 1941 und Herbst 1944 ganz überwiegend aufgehalten hat. Spurensuche in Ostpolen. Bruchgelandeten Betonraumschiffen gleich liegen zerborstene Bunkerkolosse im lichtdurchfluteten masurischen Wald. Moos hat alles überklettert, auf den sich wellenden Dächern wachsen Birken. Überall klaffen Spalten, in die man sich drücken kann. Stahlarmierungen ragen und biegen sich aus dem Rand bröckeligen Beton. An jeder Ecke sind gelbe Hinweisschilder aufgestellt in Polnisch, Deutsch, Englisch. Uwaga. Achtung. Danger. Einsturzgefahr. Doch die zahlreichen, meist jungen Touristen aus ganz Europa, beinahe 1000 pro Tag, lassen sich nicht abschrecken. Sie klettern in schwarz gähnende Löcher, zwängen sich in Ritzen, machen Videos und Selfies. Als suchten sie etwas. Im Sommer 1941 sah es in der Wolfschanze ganz anders aus. Die von einem 50 bis 150 Meter breiten Minengürtel geschützte Festung nahe dem ostpreußischen Städtchen Rastenburg war gerade fertiggestellt und ging in Betrieb. Ihren Kern bildeten zunächst 10 Bunker, deren hintere Teile jeweils unter 2 Meter Beton lagen. Dort befanden sich die Schlafplätze. In den vorderen, weniger geschützten Abschnitten waren die Arbeitsräume eingerichtet. Das ungemütliche Casino, wo gegessen wurde, stand im Zentrum des Lagers und erinnerte an eine hässliche Dorfkneipe. Hinter dem klobigen Holztisch, der 20 Personen Platz bot, wurde bald ein Revolutionsstern an die Wand genagelt, eine erbeutete Fahne der Roten Armee. Hitler traf am Abend des 23. Juni 1941 ein, einen Tag nach Beginn des Einmarsches deutscher Truppen in der Sowjetunion. Von der Wolfschanze aus würde er das Unternehmen Barbarossa befehligen, für dessen siegreichen Abschluss nicht mehr als 3 Monate einkalkuliert waren. Winteruniformen führten die Soldaten gar nicht erst bei sich. Aufgrund dieser überheblichen Einschätzung hatte man den Standort des Hauptquartiers für den Russlandkrieg leichtfertig ausgewählt. Man würde ja, ähnlich wie es mit dem Felsennest gelaufen war, sowieso nicht lange bleiben. Dieser Hochmut sollte sich rächen. Schon in den Anfangstagen wurde über die Wolfschanze geungt, es sei schwer, irgendwo in Europa einen noch unwirtlicheren Platz zu finden als diesen sumpfigen Boden zwischen stehenden Seen und moorigen Tümpeln. Das Führerhauptquartier war rasch als ein luft- und lichtarmes, häufig von Nebel eingehülltes Waldlager verschrien, der Boden mit Petroleum kontaminiert, das zum Kampf gegen die unerträgliche Mückenplage versprüht werden musste. Ein Ministerialrat schrieb an seine Frau. Eine dümmere Gegend konnte man schwerlich aussuchen. Feuchtkalte Bunker, in denen wir nachts zum Gotterbarmen frieren, wegen des dauernden starken Rauschens der elektrischen Lüftungsanlage, die scheußliche Zugluft verursacht. Wir schlafen daher unruhig und wachen morgens mit Kopfschmerzen auf. Wäsche und Uniform sind immer feuchtkalt. Bunker feucht und ungesund, notierte auch Morell kurz nach seinem Einzug. Er hauste in dem eng parzellierten Bunker Nummer 9. Unablässig drehte sich ein nicht zu regulierender Ventilator an der Decke, doch Frischluft verschaffte dieser nicht, sondern verwirbelte nur den klammen Muff. Idealtemperatur für Pilzwucherung, meine Stiefel schimmelig, Kleider klamm, Brustbeklemmungen, Bleichsucht, Bunkerpsychose. Hitler schien das alles wenig zu stören. Er hatte das Höhlenleben bereits im Felsennest genossen, doch erst mit der Wolfschanze erreichte er seine Traumdestination, einen abgelegenen Fluchtort, an dem das Dasein allein auf die militärischen Vorgänge an der Front reduziert blieb. Im Laufe der nächsten 3 Jahre wurde die Wolfschanze zu seinem Lebensmittelpunkt, wuchs auf über 100 verschiedene Wohn-, Wirtschafts- und Verwaltungsgebäude sowie massive und leichte Stahlbetonbunker an und wurde mit eigenem Bahnanschluss und Flugplatz ausgestattet. Über 2000 Offiziere, Soldaten, Zivilisten hielten sich dauerhaft hier auf. Beliebt war die Wolfschanze bei niemandem, außer bei ihrem so titulierten Chef, der vorgab, sich in seinem Bunker am wohlsten zu fühlen, da die Temperatur stets schön kühl und dauernd gleichmäßig sei und er ja genügend Frischluft hereingepumpt bekäme. Zudem ließ Morell ihm eine Sauerstoffflasche aufstellen, zum Einatmen und eventuellen Ablassen in den Schlafraum. Führer sehr zufrieden, man kann sagen begeistert. Künstliche Sauerstoffzufuhr, schützende Bunkerwände? Wirkte es nach außen hin so, als befände sich der deutsche Kriegsherr in seinem neuen Hauptquartier in Frontnähe, war er den Wirklichkeiten des Krieges ferner entrückt denn je. Diese für Diktatoren nicht unübliche Einigelung sollte katastrophale Folgen nach sich ziehen. Während der letzten Jahre hatte sich die Welt stets Hitlers Willen gebeugt und ihm zu unglaublichen Triumphen verholfen, die seine Machtposition stetig verstärkt hatten. Doch sobald er auf realen Widerstand stieß, der sich nicht im Handstreich beseitigen ließ, zog der Gröfatz sich immer weiter in seine Scheinwelten zurück. Eine solche verkörperte auch der Mikrokosmos Wolfschanze, jene Blase aus Eisenbeton. Die Sowjetunion, wie bereits im Juli 1941 deutlich wurde, wehrte sich gegen Hitlers Allmachtsfantasien erbittert. Auch wenn die Deutschen in den Anfangswochen des Feldzuges riesige Geländegewinne machten und Hunderttausende von Rotarmisten gefangen nahmen, vor der Wehrmacht tat sich immer nur noch mehr Raum auf, noch weitere russische Reserven rückten an. Hitlers Truppen gewannen zwar eine Schlacht nach der anderen, stießen rasch vor, kesselten in größtem Maßstab ein und richteten umfassendes Chaos an, genau wie es geplant worden war, doch die Rote Armee verhielt sich schlichtweg so, als würde sie diese Rückschläge nicht zur Kenntnis nehmen. Das marode Kartenhaus, als das man Russland ansah, brach eben nicht wunschgemäß in sich zusammen. Die Kämpfe wurden von Beginn an von beiden Seiten gnadenlos geführt und zum ersten Mal in diesem Krieg erlitten die Deutschen binnen kurzer Zeit hohe Verluste. Auch das Doping, das wie im Frankreich-Feldzug für diesen gigantischen Blitzvorstoß von Anfang an und vor allem bei den Offizieren des Heeres eingesetzt wurde, nutzte wenig. Der Stoff war vor der Invasion auf dem Dienstweg an die Panzertruppen ausgeliefert worden, eine einzelne Heeresgruppe bezog in wenigen Monaten beinahe 30 Millionen Tabletten. Doch das Pervitin brachte keinen schnellen Sieg und bald musste die erschluckte Zeit durch Ausruhen teuer bezahlt werden, während die Rote Armee immer neue Divisionen aus ihrem riesigen Hinterland heranführte. Ausgerechnet in dieser entscheidenden Anfangsphase, im August 1941, wurde Hitler krank, zum ersten Mal seit Jahren. Wie jeden Vormittag um 11 hatte sein vom Bunkerleben bereits dauerblasser Diener Linge an die Tür des Bunkers Nummer 13 geklopft. Doch Hitler blieb im Bett liegen, hatte Fieber, Durchfall, Schüttelfrost, starke Gliederschmerzen. Ein vermuteter Ruhranfall. Durch Telefon gerufen, solle sofort zum Führer kommen, sei ihm plötzlich schwindelig geworden, sei in seinem Bunker. Die Nachricht vom Ausfall seines Patienten erreichte Morell auf dem Anschluss 190 in der sogenannten Drohnenbaracke, einem klaustrophobisch engen, praktisch lichtlosen Arbeitsraum, den er sich mit dem Sohn des Reichsbildberichterstatters Hoffmann teilen musste. Rasch griff der Leibarzt in dem mit Fotoausrüstung und Medikamenten vollgestellten Raum nach seiner schwarzen Tasche, trat nach draußen und eilte zu Hitler, der ohne Haltung in seinem Bett saß, in sich zusammengesunken wie eine Gliederpuppe, aber augenblickliche Beschwerdefreiheit verlangte, weil er zur Lagebesprechung wolle und schicksalsschwere Entscheidungen zu treffen habe. Doch Vitamine und Traubenzucker, wie all die Jahre zuvor, reichten in diesem Fall nicht mehr aus. Nervös und etwas zu hastig präparierte Morell eine Vitamultin-Calcium-Mischung und kombinierte sie mit dem Steroid Glyconorm, einem Hormonpräparat aus eigener Herstellung, das aus Herzmuskelpresssaft, Nebennierenrinde und Leberpankreas von Schweinen und anderen Schlachttieren bestand. Ein Dopingmittel. Die Injektion verlief weniger glatt als sonst. Nadel beim Einstich geknickt. Gegen die brennenden Schmerzen, die das Malheur verursachte, erhielt Hitler 20 Tropfen Dolantin, ein Opioid, dessen Wirkprofil dem Morphin ähnelt. Doch die ruhrartigen Durchfälle hielten an. Patient A musste das Bett hüten und tauchte während der großen Lagebesprechung, die um 12 Uhr im Bunker von Keitel und Jodl gehalten wurde, nicht auf. Der Diktator dienstunfähig, eine Sensation im Hauptquartier. Führer sehr ärgerlich, beschrieb Morell an diesem Abend sein Versagen. So schlechte Laune mir gegenüber habe ich noch nicht erlebt. Unbeirrt behielt der Leibarzt den pharmakologischen Auffrischungskurs bei und bald griffen die Injektionen, die Ruhr wurde aus der Welt gespritzt. Bereits am folgenden Tag nahm Hitler an den Besprechungen mit den Generälen wieder teil und war sofort darum bemüht, den eintägigen Ausfall wettzumachen. Der alte Konflikt zwischen ihm und dem Generalstab, der seine Abwesenheit genutzt hatte, um rasch nach eigenen Vorstellungen zu handeln, flammte erneut auf. Es ging dabei um die weitere Stoßrichtung des Angriffs. Im Gegensatz zu ihrem Führer sahen die Generäle Moskau als vorrangiges Ziel. Sie planten, die russische Hauptstadt in einer Entscheidungsschlacht einzunehmen und den Feldzug dadurch zu entscheiden. Doch der frisch genesene Hitler hatte eine andere Strategie, setzte sich durch und teilte die Truppen auf, um im Norden Leningrad zu erobern, die Sowjetunion damit von der Ostsee abzuschneiden, während gleichzeitig die Heeresgruppe Süd über die Ukraine in den Kaukasus zu den für die Kriegswirtschaft wichtigen Ölquellen vordringen sollte. Diese Krise blieb nicht ohne Auswirkungen auf den Leibarzt und sein Konzept der Sofortherstellung. Damit Patient A nicht noch einmal am Krankenlager ins Hintertreffen geriet, wurde nun immer konsequenter prophylaktisch injiziert. Morell wurde zu einem typischen Vertreter der Polypragmasie und ordnete in Folge immer mehr Stoffe in wechselnder Konzentration an, probierte einmal dies aus, dann jenes, stellte kaum mehr genaue Diagnosen, sondern reicherte seine medikamentöse Basisversorgung ständig an. Dazu gehörten bald so unterschiedliche Mittel wie Tonophosphan, ein Stoffmittelstimulans von Höchst, das heute vor allem in der Veterinärmedizin Anwendung findet, der hormon- und immunkörperreiche Aufbaustoff Homoseran, der aus Gebärmutterblut gewonnen wurde, das Sexualhormon Testoviron gegen Abnahme von Libido und Vitalität oder auch das aus Stierhoden produzierte Orchikrin, das bei Depressionen hilfreich sein soll. Ein weiteres Mittel, das zum Einsatz kam, hieß Prostacrinum, hergestellt aus Samen, Blasen und der Prostata junger Bullen. Obwohl er keine Speisen mit Fleisch zu sich nahm, Vegetarier war Hitler streng genommen nicht mehr. Immer mehr hochkonzentrierte tierische Stoffe zirkulierten ab Herbst 1941 durch seine Blutbahn. Stets ging es darum, psychische wie physische Erschöpfungszustände auszugleichen oder bereits im Vorfeld zu verhindern und die Abwehrkräfte zu stärken. Tatsächlich wurde allerdings durch die ständig wechselnden Applikationen und bald auch steigenden Dosierungen das natürliche Immunsystem Hitlers durch einen künstlichen Schutzschild ersetzt. Morell machte dies immer unentbehrlicher. Was die Gesundheit des Diktators anging, wurde seit dem Ausfall durch die Ruhr fortan mit Kanonen auf Spatzen geschossen, bis zum Ende und ohne nennenswerte Unterbrechung. Bei den wenigen Spaziergängen, die der Gröfatz, mittlerweile größter Fixer aller Zeiten, an der frischen Luft des Sperrkreises 1 der Wolfsschanze noch unternahm, lief der Leibarzt nun stets nebenher. Ein paar Schritte dahinter ging ein Assistent mit der Spritzentasche. Wie konsequent diese Dauermedikamentierung betrieben wurde, zeigt eine Zugfahrt Ende August 1941. Hitler und Mussolini begaben sich an die Front. 24 Stunden dauerte die Reise durch ein östliches Europa, in das der Massenmord Einzug erhalten hatte. Im westukrainischen Kamjenetsk-Podolsk, in dessen Nähe sie vorbeikamen, waren gerade über 23.600 Juden von der SS und einem deutschen Polizeibataillon erschossen worden. Es war die erste Ermordung aller Juden einer gesamten Region. Damit Patient A auch unterwegs keine Injektion entbehren musste, stoppte der Führer Sonderzug auf freier Strecke, da während der ruckelnden Fahrt keine Spritze gesetzt werden konnte. Sofort ging der gepanzerte Flakwaggon mit seinen zwei Flugabwehrkanonen in Bereitschaft. Eilig ließ Morell in Hitlers persönlichem Waggon die bauchige Arzttasche aufschnappen, nahm das in schwarzes Leder gebundene Ampullenset heraus, löste bei mehreren Ampullen die aufgerauten Metallplättchen an der Seite, öffnete den Reißverschluss des Etuis, worin er die Spritze aufbewahrte, knickte die erste Ampulle um, steckte die Nadel hinein und zog an. Zügig band er den papierweißen, kaum behaarten Arm Hitlers ab, wischte sich den Schweiß von der Stirn und stach ein. Zunächst in die Vene, dann rasch eine zweite Spritze intramuskulär. Stolz beschrieb Morell den ungewöhnlichen Boxenstopp. Zug unterwegs angehalten wegen Traubenzucker intravenös, plus Tonophosphan Forte und Vitamultin Calcium intramuskulär beim Führer. War in 8 Minuten mit allem fertig. Ein solches Vorgehen war kein Einzelfall, sondern die Norm. Immer augenscheinlicher bestimmten die Spritzen den Tagesablauf und mit der Zeit reicherten über 80 verschiedene, häufig genug unkonventionelle Hormonpräparate, Steroide, Mittelchen und Arzneien die Führermischung an. Dass sich die Zusammensetzung der Injektionen jeden Tag leicht veränderte, spielte eine wichtige psychologische Rolle. Nie entstand so für Hitler der Eindruck, von einer bestimmten Substanz abhängig zu sein. Es war Morells Gesamtpaket, ohne das er nicht mehr auskommen konnte. Mit seinem Leibarzt hatte er ein perfektes Werkzeug zur Selbstmedikamentierung und Selbstadjustierung gefunden, das er mehr und mehr missbrauchte. Diese in der zweiten Jahreshälfte 1941 sich entwickelnde Polytoxikomanie mutet bizarr an, selbst für eine Ära, in der die Steroid- und Hormonforschung die komplexen Wechselwirkungen der hochpotenten Stoffe auf den menschlichen Organismus noch längst nicht einschätzen konnte. Hitler verstand am allerwenigsten, was er damit sich anstellte. Er interessierte sich zwar Zeit seines Lebens für Arzneien, doch medizinisches Wissen eignete er sich nie an. Auch als Drogenkonsument blieb er, ebenso wie als Feldherr, ein ewiger Dilettant und ließ sich von Eingebungen leiten, ohne Grundlagen zu begreifen. Das wirkte sich letztlich fatal aus. Dass sich bei dem intensiven Gebrauch Toleranzen bildeten, liegt in der Natur der Sache. Der Körper gewöhnt sich. Dosen müssen erhöht werden, sonst sinkt die Wirkung und sinkende Wirkungen konnte der Diktator nicht ertragen. In dieser Hinsicht bot Morell seinem Anvertrauten keine Hilfestellung an. Über problematische Wechselwirkungen scheint der Leibarzt sich wenig Gedanken gemacht zu haben, ärztliche Verantwortung, Fehlanzeige. Einzig und allein war er, wie so viele andere, furchtsam bemüht, es seinem Führer ständig recht zu machen, um selbst keine Nachteile zu erleiden, sondern weiterhin von seiner Position profitieren zu können. Während in diesen Herbstmonaten 1941 die systematische Ermordung der Juden ihren Lauf nahm und die Wehrmacht in Russland einen verbrecherischen Angriffskrieg mit bald schon Millionen von Toten führte, vergiftete das Angstsystem des Nationalsozialismus sich allmählich selbst, von innen heraus. Ostrausch. Den tiefsten Eindruck hat meine Feststellung hervorgerufen, dass der Führer gesund ist. Josef Goebbels. Für den 2. Oktober 1941 protokollierte das Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht: Heeresgruppe Mitte ist im Morgengrauen mit allen Armeen bei schönem Herbstwetter zur Offensive angetreten. Nun begann also doch der Angriff auf die russische Hauptstadt, wenn auch verspätet, und in einer riesigen Doppelschlacht bei Wjasma, auf halbem Weg zwischen Smolensk und Moskau, wurden 670.000 Soldaten der Roten Armee gefangen genommen. In der Wolfschanze sprachen manche bereits von einer Vorentscheidung. Aber die Deutschen hatten kostbare Zeit verloren und sich zu sehr an anderen Kriegsschauplätzen verzettelt, um die Machtzentrale Stalins in einer raschen Operation einnehmen zu können. Als sich das Wetter verschlechterte, blieb der Vorstoß im Morast stecken. Anhaltender Regen, Nebel, starke Wegeverschlechterung, die erhebliche Erschwerung aller Bewegungen und des Nachschubs hervorruft, hieß es Ende Oktober bei der deutschen Heeresführung. Zum ersten Mal deutete sich die Möglichkeit einer Niederlage an. Hitler reagierte auf die kritische Lage stoisch. Als inmitten eines frühen Wintereinbruchs die Rote Armee mit frischen sibirischen Elitedivisionen eine Gegenoffensive startete und der Wehrmacht schwere Verluste zufügte, ignorierte er alle Appelle seiner Generäle, die Truppen zurückzunehmen, um weitere Niederlagen zu vermeiden. Stattdessen erteilte er am 16. Dezember 1941 einen verhängnisvollen Befehl, der zunächst zwar Schlimmeres verhinderte, aber langfristig katastrophale Auswirkungen hatte. Halten um jeden Preis. Jegliche Rückwärtsbewegung ohne seine ausdrückliche Genehmigung war von nun an verboten. Das deutsche Militär, früher einmal wegen seiner unvorhersehbaren Dynamik gefürchtet, war dadurch nicht mehr in der Lage, auf die Fluidität des Kriegsgeschehens zu reagieren. Zwar behielten die Gegner Deutschlands bis zuletzt ihren Respekt vor der Kampfkraft der Wehrmacht. Das hing auch mit der sogenannten Auftragstaktik zusammen, die sonst in keiner anderen Armee so intensiv angewendet wurde und den Offizieren große Freiheiten für die Durchsetzung vorgegebener Ziele einräumte. Doch die Bewegungskriege des Anfangs mit ihren die Welt in Staunen versetzenden Erfolgen waren passé. Bezeichnend, dass ausgerechnet Guderian im Frühling 1940 noch durch sein unkonventionelles, sich über Befehlszwänge hinwegsetzendes Vorgehen für den Sieg im Westfeldzug mitverantwortlich, von Hitler nun vorgehalten wurde, den Ereignissen zu nahe zu stehen, als der Panzergeneral versuchte, seinen obersten Befehlshaber zur Rücknahme der Front vor Moskau zu überreden. Hitlers einziges Rezept lautete nur mehr fanatischer Widerstand. Ohne Rücksicht auf Verluste. Man könnte auch sagen, ohne Rücksicht auf die Realitäten an der Front. Bereits in diesem ersten Kriegswinter wurde deshalb die Wehrmacht zerrieben und in Moskau läuteten die Kirchenglocken vor Zuversicht. Orthodoxe Priester eilten von Haus zu Haus, von Hütte zu Hütte, um in vollem Ornat und mit erhobenem Kruzifix Mann und Frau, jung und alt, zum äußersten Einsatz für die heilige russische Erde zu ermuntern. Über die Leinwände überall in der Sowjetunion flimmerten Bilder, die zeigten, wie Rotarmisten wattierte Kleidung und aus Filz verfertigtes Schuhwerk anzogen, während gefangene Deutsche ohne Mäntel, ohne Handschuhe, barfuß auf dem eisigen Boden makabere Tänze aufführten, um nicht festzufrieren. Für die Aggressoren häuften sich die ausweglosen Situationen. Oft half da nur noch das Pervitin. Ein Beispiel von vielen. Im Fischerdorf Svat am Südufer des zwischen Moskau und Leningrad gelegenen Ilmensees wurden die Deutschen umzingelt. Immer mehr ihrer Unterkünfte brannten. Verpflegung gab es nur noch sporadisch aus der eiskalten Luft. Ein letztes, winziges Fenster zum Ausbruch stand offen und 500 völlig entkräftete Männer mit schwerem Gepäck und geschulterten Maschinengewehren begannen einen 14-stündigen nächtlichen Fußmarsch durch hüfthohen Schnee. Bald zeigten viele, wie es im offiziellen Wehrmachtsbericht heißt, den Zustand stärkster Erschöpfung. Etwa ab Mitternacht hatte das Schneetreiben aufgehört und der Himmel war sternenklar, doch wollten nun immer wieder Mannschaften im Schnee liegen bleiben, ihre Willenskraft war trotz energischen Zuspruchs nicht wieder zu wecken. An solche Leute wurden dann je 2 Tabletten Pervitin ausgegeben. Nach einer halben Stunde bestätigten die ersten Männer ihr besseres Befinden. Sie marschierten wieder ordentlich, blieben in der Reihe. Der Vorfall zeigt, mittlerweile wurde das Aufputschmittel nicht mehr primär zum Stürmen und Erobern eingesetzt, sondern vor allem zum schieren Durchhalten und Überleben. Das Blatt hatte sich gewendet. Ein ehemaliger Sanitätsoffizier erzählt: Ich hatte immer jede Menge davon, berichtet der von 1940 bis 1942 an der Militärärztlichen Akademie ausgebildete Ottheinz Schulte-Steinberg über seinen Einsatz als Sanitätsoffiziersanwärter in Russland. Das Zeug wurde einfach verteilt, nach dem Motto: Hier nimm. Der mittlerweile 94-Jährige, der heute am Starnberger See lebt, erinnert sich an den Krieg, der ihn bis nach Stalingrad brachte, als ob es gestern wäre. Wir treffen uns auf der Terrasse einer kroatischen Gaststätte in Feldafing. Ich selbst habe das Pervitin nicht genommen, nicht öfter jedenfalls, nur ein einziges Mal, um es auszuprobieren. Um zu wissen, was ich da verabreiche, erzählt er. Und ich kann schon sagen, es hat gewirkt, es hat wachgehalten, gnadenlos. Aber öfter wollte ich das nicht. Wir wussten ja, dass es süchtig macht und Nebenwirkungen hatte, Psychosen, überreizte Nerven, Kräfteverfall. Und in Russland, das war ein Abnutzungskrieg, ein Stellungskrieg. Da hat das Pervitin nichts mehr genützt, das hat nur noch mehr ausgelaugt. Ein verpasstes Ausruhen musste ja irgendwann nachgeholt werden. Der Schlafentzug hat einfach keine taktischen Vorteile mehr gebracht. In Berlin wusste man von diesen Problemen. Noch immer strebte Reichsgesundheitsführer Leo Conti mithilfe seiner Reichsmeldestelle für Suchtgiftbekämpfung eine möglichst lückenlose Erfassung aller drogenabhängigen Soldaten an. Er erließ eine Anordnung, nach der Wehrmacht und SS jeden entlassenen Kämpfer hinsichtlich einer möglichen Rauschgiftaffinität einzustufen hatten, um gegebenenfalls Zwangstherapien oder die beschleunigte Aussonderung eines Uneinsichtigen oder Unheilbaren zu beschließen. Das klang so drastisch wie bedrohlich und dementsprechend fiel die Reaktion der Wehrmacht aus. Sie meldete solche Fälle kaum bis gar nicht. Die verschärfte Kriegslage führte nicht etwa zu einer Ahndung des Drogenkonsums, sondern das Militär rekrutierte sogar gezielt Mitarbeiter von Contis Behörde für die Kämpfe an der Front, was dessen Anti-Drogen-Kampagne zunehmend behinderte. Im Führerhauptquartier dämmerte Ende 1941 so einigen, dass ein Sieg nicht mehr zu erringen war. Generalstabschef Halder fasste die Lage zusammen. Wir sind am Ende unserer personellen und materiellen Kraft. Die Blitzkriegsstrategie, die durch den Überraschungseffekt das wirkliche Kräfteverhältnis umzukehren versucht hatte, war gescheitert und damit Hitlers gesamtes, von Anfang an auf dem Sand der Spekulation gebautes Kriegskonzept. Eine lang anhaltende Materialschlacht konnten die Deutschen gegen die bevölkerungsstärkeren und mittlerweile auch besser ausgerüsteten Russen nicht durchstehen. Das war eine nüchterne Feststellung, aus der die Konsequenzen zu ziehen gewesen wären. Doch der Diktator verschloss vor den offensichtlichen Fakten die Augen. Die Nabelschnur zur geopolitischen Realität hatte er gekappt. Immer weitere Fehlentscheidungen folgten. War dem Oberbefehlshaber vor dem Herbst 1941 so vieles gelungen, trat nun das Gegenteil ein. Vollkommen irrational, als könne man die Wirklichkeit austricksen, indem man die offensichtlichen Gegebenheiten schlichtweg nicht anerkennt, erklärte das erschöpfte Deutschland, das bereits an mehreren Fronten kämpfte, im Dezember 1941 dem ausgeruhten Industriekoloss Amerika den Krieg. Viel Feind, viel Untergang. Der Selbstüberschätzer Hitler, der nun auch das Oberkommando des Heeres und somit von Brauchitschs Aufgabe mit übernahm, verstand die Welt nicht mehr. Die Sache jetzt noch nüchtern zu betrachten, konnte er sich offenbar nicht mehr leisten. In seinen eigenen Worten hatte er mit dem Unternehmen Barbarossa eine Tür zu einem dunklen, nie gesehenen Raum aufgestoßen, ohne zu wissen, was sich hinter der Tür befindet. Dunkelheit umgab Hitler auch ganz real, wie Morell beschrieb. Im Übrigen ein Leben im Bunker, ohne Tageslicht. In dieser Finsternis konnte den entrückten Diktator nichts mehr berühren, die Realität kam nicht mehr an ihn heran, den Panzer durchdrang nur noch die Nadel seines Leibarztes, die ihm die hormonellen Dopingstoffe in die Blutbahn drückte. Tragisch, dass der Führer sich so vom Leben abschließt und ein so unverhältnismäßig ungesundes Leben führt, schrieb Goebbels in sein Tagebuch. Er kommt nicht mehr an die frische Luft, findet keinerlei Entspannung mehr, sitzt in seinem Bunker. Im Januar 1942 wurden in Berlin auf der Wannsee-Konferenz die Zuständigkeiten für die Endlösung der Judenfrage geregelt. Immer deutlicher versteifte sich Hitlers Vorgehen nun in einer Fixierung auf den Völkermord. Das krampfhafte Beharren, einmal gewonnenes Territorium nicht mehr aufzugeben, hatte einen triftigen Grund. Um die Schornsteine der im besetzten Osten gelegenen Vernichtungslager von Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Kulmhof, Majdanek und Bejuzets möglichst lange rauchen zu lassen. Sämtliche Stellungen halten, bis sämtliche Juden tot waren. Diesen Krieg gegen die Wehrlosen wollte Patient A, der sich immer radikaler von allen menschlichen Konventionen entfernte, noch für sich entscheiden. Planet Werwolf. Ich beneide Sie darum, dass Sie die großen weltgeschichtlichen Ereignisse im Führerhauptquartier miterleben dürfen. Das Genie des Führers, sein rechtzeitiges Eingreifen und der nach jeder Richtung aufs Genaueste durchdachte Aufbau unserer Wehrmacht sorgen dafür, dass wir voll Vertrauen in die Zukunft blicken können. Möge es ihm vergönnt sein, sich seine volle Gesundheit zu bewahren, damit er sich die Kraft erhält, auch seine letzten Ziele für sein Volk zu erreichen. Aus einem Brief an Theo Morell. Im Juli 1942 reichte die geografische Ausdehnung des Dritten Reiches vom Nordkap bis nach Nordafrika und Vorderasien. Das Plateau des nationalsozialistischen Expansionstrips war erreicht und die Zeichen standen längst auf Niederlage. In jenem Sommermonat begann die Aktion Reinhard, die systematische Tötung von über 2 Millionen Juden und 50.000 Sinti und Roma im besetzten Polen. Zur gleichen Zeit fand ein aufwendiger Umzug statt. Mit 17 Maschinen flog die NS-Führungsriege von der Wolfsschanze in ein brandneues Hauptquartier, einige Kilometer von Winnica entfernt, einer kleinen Stadt in der bäuerlichen Westukraine. Die Ortsveränderung war großes Theater, kaum mehr als eine bloße Farce, die dazu dienen sollte, sich selbst vorzumachen, nun näher an der Front, sprich der tatsächlichen Lage zu sein. Doch die Hauptkampflinie befand sich von diesem aus dem Boden gestampften Hüttenlager im Wald noch immer bequeme Hunderte von Kilometern entfernt. Auch den im Frühling 1942 massiv einsetzenden Bombardierungen deutscher Städte durch die Briten, Lübeck, Rostock, Stuttgart und vor allem Köln hatten bereits unter schweren Angriffen gelitten, war man komfortabel entrückt. Hitlers Abwendung von den politischen und gesellschaftlichen Sachverhalten entsprach diese neue Kommandozentrale, dieser Nichtort im Nirgendwo, diese Hightech-Location in der Pampa, wo er sich noch besser bedröhnen und von der Konsensrealität entfernen konnte. Ein bodenständiges Zuhause, wie früher seine große Wohnung am Prinzregentenplatz in München, gab es in seinem Dasein längst nicht mehr. Nur noch unwirkliche Zufluchtsorte wurden aufgesucht. Der frisch ernannte Rüstungsminister Speer beschrieb das neue Hauptquartier in der Ukraine als eine Bungalowanlage, kleiner Kiefernwald, parkähnlicher Garten. Die Stümpfe der gefällten Kiefern waren grün angestrichen, damit sie sich in die Landschaft einpassten, die Parkplätze lagen schattig geschützt im Gebüsch. Beinahe klingt das wie Urlaub auf dem Land nach einem Erholungsheim. Doch wurde aus diesen zwei Handvoll Blockhütten und Baracken, die hohe Eichen umstanden, weiterhin ein Krieg geführt, wie es ihn in dieser Grausamkeit nie zuvor gegeben hat. Werwolf taufte Hitler seinen neuen Befehlsstand zum Massenmord, ein passender Name für eine Zone der Irrealität, in der sich monströse Vorgänge bahnbrechen konnten, eingefasst in den ritualisierten Tagesablauf, die strengen Regeln der Abschirmung. Hier konnte sich der Gröfatz mit seinen Milliarden verrückt spielenden Bakterien im Darm weiterhin vor Mikroben fürchten, während seine Soldaten in den Steppen und Sümpfen Russlands mit den realen östlichen Infektionskrankheiten vom wolynischen Fieber bis zur Tularemie oder der Malaria Bekanntschaft machen mussten. Morell war mittlerweile unverzichtbar für das Staatsoberhaupt, wollte ihn sogar bei den Lagebesprechungen nicht allein lassen, obwohl er als ziviler Arzt dort nichts zu suchen hatte und von den Generälen abschätzige Blicke erntete. Bei diesen zweimal täglich stattfindenden Treffen abstrahierte man die Welt zu Vorgängen auf militärischen Karten. Selbst bei bestem Wetter blieben die Fenster geschlossen, die Vorhänge zugezogen. Trotz der greifbaren Frische des Waldes herrschte im Führerhauptquartier Werwolf stets eine dumpfe Atmosphäre. Ratschläge nahm Hitler nur mehr von Leuten entgegen, die der Situation an den Fronten ebenso ignorant begegneten wie er selbst. Die große Stunde der Ja-Sager schlug, wie sie der knorrig steife Generalfeldmarschall Keitel verkörperte, insgeheim als Lackeitel verspottet. Am 23. Juli 1942, 13 Monde nach Beginn des Russlandfeldzuges, beging Hitler einen weiteren schwerwiegenden strategischen Fehler, als er in seiner Weisung Nummer 45 befahl, die deutschen Kräfte erneut zu teilen, dieses Mal im Süden der Sowjetunion. Heeresgruppe A sollte in Richtung auf das ölreiche aserbaidschanische Baku vorstoßen, Heeresgruppe B über die Wolgastadt Stalingrad ans Kaspische Meer. Eine Front von ursprünglich 800 Kilometern tief im Feindesland wurde dadurch auf kaum haltbare 4000 Kilometer zerdehnt. Die Proteste der Heeresführung fielen heftig aus und es kam unter der brennenden ukrainischen Sonne und bei Temperaturen von 45 bis 50 Grad zu Zwischenfällen und Entladungen, die einen noch nicht erlebten Höhepunkt erreichen sollten. Wunschträume wurden zum Gesetz des Handelns gemacht, kritisierte Generalstabschef Halder das Vorgehen seines Oberbefehlshabers. Rüstungsminister Speer sprach von einer besonderen Form der Sinnesstörung, mit der ein jeder aus der näheren Umgebung Hitlers dem unvermeidlichen Ende entgegensah. Die Wahrheit hatte sich aus der militärischen Planung längst verabschiedet. Schaulagen hießen diese frisierten Besprechungen inoffiziell. Schön gefärbte Berichte von Wehrmachtsstellen lassen befürchten, dass die kritische Lage nicht voll erkannt wird. Als Erich von Manstein, Erfinder des Sichelschnitts, Eroberer der Krim und mittlerweile zum Generalfeldmarschall befördert, Lagevortrag über die kritische Situation im Südteil der Ostfront hielt, wurde im Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht konsterniert festgestellt. Wie bisher werden aber wiederum keine ganzen Entschlüsse gefasst. Es ist, als ob der Führer dazu nicht mehr fähig wäre. Rational vortragende Generäle, die seiner Meinung nach ständig nur alles schlecht reden wollten, konnte Hitler nicht mehr ertragen, obgleich er dennoch oft genug auf sie hören musste. Kindisch weigerte er sich fortan, Generaloberst Jodl, übrigens der einzige im Kommando, der sich nicht von Morell behandeln ließ, die Hand zu geben. Am gemeinsamen Essen nahm Hitler nicht mehr teil, sondern zog sich völlig in seine im Dauerschatten der Rotbuchen errichtete Blockhütte zurück, die er nur noch bei Dunkelheit verließ. Als er Mitte August 1942 doch einmal an die Front flog, um sich ein Bild von der militärischen Wirklichkeit zu machen, holte er sich sofort einen fürchterlichen Sonnenbrand. Das ganze Gesicht stark rot verbrannt, Stirne mit großen Verbrennungen, starke Schmerzen, daher sehr unwillig, und war heilfroh, als er wieder in seinem geschützten Verschlag angekommen war. Auch öffentliche Reden kamen so gut wie nicht mehr vor. Der Historiker und Schriftsteller Sebastian Haffner beschreibt den Rückzug des früheren Öffentlichkeitsmenschen Hitler. Nüchternheit hatte er planmäßig durch Massenrausch ersetzt. Man kann sagen, dass er 6 Jahre sich selbst, den Deutschen, wie eine Droge verabreicht hatte, die er ihnen dann allerdings im Kriege plötzlich entzog. Rückkoppelnd ergab sich daraus für Hitler die Konsequenz, dass ihm jene Ekstasen nun fehlten, die seine Auftritte früher ausgelöst hatten und die für ihn stets einer neuen Injektion des für seine Selbstsucht so wichtigen, aufputschenden Gefühls gleichgekommen waren. All diese Kontakte mit dem jubelnden Volk, woraus er einmal so viel Energie gezogen hatte, mussten in der Abschottung chemisch substituiert werden, was die Selbstverpuppung des Diktators weiterhin beschleunigte. Er war ein Mensch, der immer erneut der künstlichen Aufladungen bedurfte, schreibt Hitler-Biograf fest. In gewisser Weise ersetzten ihm die Drogen und Medikamente Morells das alte Stimulans der Massenovation. Um Amtsgeschäfte kümmerte der Staatschef sich kaum noch. Lieber schlug er sich die Nächte um die Ohren, kam selten vor morgens um 6 Uhr ins Bett und disputierte nach wie vor am liebsten mit Speer über architektonische Großprojekte, die nun allerdings rein illusorischen Charakter hatten. Selbst sein getreuer Rüstungsminister und Lieblingsarchitekt, der die Zusammenarbeit mit Hitler als Jahre des Rausches beschrieb und als wahrer Meister der Verdrängung noch spät vom Stimulanz des Führungsrausches schwärmte, musste erkennen, dass sich Hitler im Verlauf solcher Debatten immer häufiger aus der Wirklichkeit löste und in seine Fantasiewelt begab. Auf den Kriegsverlauf sollte sich die Realitätsferne folgenschwer auswirken. Häufig schickte Hitler seine Einheiten ohne jegliches Einschätzungsvermögen, was deren tatsächliche Ausrüstung, Kampfkraft oder den Nachschub betraf, in die Schlacht. Gleichzeitig aber kümmerte er sich zum Leidwesen der Militärs en Detail um sämtliche taktischen Fragen bis hinunter zur Bataillonsebene und glaubte überall unentbehrlich zu sein. Jedes Wort, das bei den Lagebesprechungen fiel, wurde künftig mitstenografiert, damit er hinterher Generäle zur Rechenschaft ziehen konnte, wenn sie seine immer wirklichkeitsfremderen Befehle zu umgehen versuchten. Ein militärischer Dilettant war Hitler schon seit dem Haltbefehl von Dünkirchen. Nun vollzog er die Wandlung zum Phantasten, während sich seine Armeen in den Weiten Abchasiens und der Kalmückensteppe verloren, bis zum Schwarzen Meer vorstießen und auf dem Elbrussmassiv im Kaukasus in 5633 Meter Höhe eine vergeblich flatternde Hakenkreuzflagge hissten. Hitlers Spritzenverbrauch ging in diesem Sommer 1942 derart in die Höhe, dass Morell bei der Berliner Engelapotheke eine Sonderbestellung für das Führerhauptquartier in Auftrag geben musste. Im Herbst 1942 geriet Rommel, vom Crystal-Fuchs zum Wüstenfuchs mutiert, in Afrika gegen die Briten unter der Führung von Montgomery in schwere Bedrängnis. Gleichzeitig wurde Stalingrad angesichts der abnehmenden strategischen Bedeutung der Stadt immer mehr zur psychopathischen Fixierung. Die zusehends dramatischen Vorgänge dort stilisierte Hitler unnötigerweise zur mythologisch überhöhten Schicksalsschlacht. Mit seiner Gesundheit ging es derweil rapide bergab, während sich der Belagerungsring an der Wolga um die 6. Armee von General Paulus schloss und die deutschen Soldaten zu Tausenden am Hunger, an der Kälte und an den russischen Granaten verreckten. Darm, Gase, Mundgeruch, Unbehagen, notierte Morell am 9. Dezember 1942, als sich zeigte, dass die Treibstoffversorgung aus der Luft, die Göring so großspurig wie realitätsfern für die Eingeschlossenen im Stalingrader Kessel angekündigt hatte, nicht funktionierte. Eine Woche später bat Patient A. seinen Leibarzt um Rat. Eben jener Göring habe ihm erzählt, er nehme ein Mittel namens Cardiazol, wenn er sich schwach und schwindlig fühle. Hitler wollte nun wissen, ob ihm, dem Führer, das nicht auch gut täte, wenn ihm bei wichtigen Angelegenheiten etwas komisch würde. Doch Morell lehnte ab. Cardiazol, ein schwer zu dosierendes Kreislaufstimulans, das den Blutdruck erhöht und leicht zu Krampfanfällen führen kann, war ihm für Hitler, der mittlerweile auch Herzprobleme hatte, zu riskant. Die Botschaft allerdings hatte der Leibarzt verstanden. Sein Chef verlangte allmählich nach stärkeren Mitteln, um die sich verschärfende Krise um Stalingrad nervlich bewältigen zu können. Morell nahm auch diese Herausforderung an. Schlachthof, Ukraine. Ihr müsst gesund sein, müsst euch zurückhalten von dem, was eure Körper vergiftet. Wir brauchen ein nüchternes Volk. In der Zukunft wird der Deutsche nur gemessen an den Werken seines Geistes und der Kraft seiner Gesundheit. Adolf Hitler. Basierend auf dem anhaltenden Erfolg seiner Vitamultin-Täfelchen hatte Theo Morell in Olmütz, einen der größten Speiseölhersteller der früheren Tschechoslowakei, die Firma Heikorn erbeutet, die ihren jüdischen Besitzern geraubt worden war. Hitler hatte ihm höchstpersönlich diesen Zuschlag verschafft. Der Kaufpreis betrug 120.000 Reichsmark, ein Spottpreis für die lukrative Immobilie, die der Leibarzt zur Hauptfabrikationsstätte seiner Firma Hammer umrüstete. In seinen Notizen heißt es dazu: Nie mehr wird man so billig einen Ankauf machen können, zu arisierendes Werk an mich. Seitdem fabrizierten dort über 1000 Angestellte so unterschiedliche Waren wie Mohnöl, Senf, Scheuermittel oder das selbstentwickelte und weitgehend wirkungslose Läusepuder Russlar, dessen Anwendung für die Wehrmacht aber dennoch Pflicht wurde. Das Kerngeschäft bildeten die Vitamin- und Hormonpräparate und dafür brauchte der zielstrebige Leibarzt und merkantile Nutznießer des NS-Terrors nun andauernd Nachschub. 8 Kilometer südlich des Führerhauptquartiers Werwolf lag die Stadt Vinnytsia mit ihrem riesigen, hochmodernen Schlachthof. Die amerikanische Firma Swift hatte ihn kurz vor Kriegsbeginn nach den neuesten Errungenschaften der Technik und dem Vorbild der Schlachthöfe von Chicago erbaut. Sämtliche Schlachtungen der gesamten Ukraine sollten hier zentralisiert werden. Alles lief automatisiert ab, inklusive des Auffangens der erheblichen Blutmengen. Morell zeigte sich beeindruckt. So etwas gab es selbst in Deutschland nicht, wo man noch immer das Wegspülen von wertvollen Eiweißen praktizierte, wie er in seinen Aufzeichnungen schrieb. Der Leibarzt beschloss, von der innovativen Anlage zu profitieren, und während Hitler sich in seiner Waldhütte vor der Welt verbarrikadierte, die er gerade in Brand setzte, nutzte der Selfmade-Pharmazeut Morell den Krieg in der Ukraine, um seine Unternehmungen auszubauen. Ein Riesengeschäft witternd, tüftelte er einen Plan aus, der so simpel wie unverfroren war. Alfred Rosenberg gegenüber, dem NS-Chefideologen und Reichsminister für die besetzten Ostgebiete, kündigte er an, eine organotherapeutische Fabrikation zu gründen und sprach eine typische Leibarztbitte aus. Wenn ich die Anfälle bekomme, wird es mir möglich sein, das ganze Ostland mit Hormonen zu versorgen. Mit Anfällen meinte Morell Schilddrüsen, Nebennieren, Hoden, Prostata, Eierstöcke, Kaupersche Drüsen, Gallenblasen, Herzen und Lungen. Nichts weniger als sämtliche Drüsen und Organe sowie alle Knochen sämtlicher in Vinnytsia geschlachteter Tiere. Aus unternehmerischer Sicht war das eine Goldgrube. Handelte es sich doch um Rohstoffe für die Herstellung von hochpreisigen Dopingmitteln und Steroiden. Der Leibarzt, der sich in diesen Wochen rastlos durch das besetzte Land bewegte, um seine schmutzigen Deals einzufädeln, strebte die totale Resteverwertung an. Sogar das Blut der Schlachttiere wollte er für die Herstellung eines neuen Nährpräparates recyceln, das aus Trockenblut und Gemüse, vor allem Karotten, bestehen sollte. »Ich bin doch jetzt oft sehr müde durch das viele Fahren«, schrieb er seiner Frau. Lege jeden zweiten Tag, manchmal auch jeden Tag, gegen 300 Kilometer zurück und das auf schlechten russischen Pflasterstraßen. Bis zum letzten Blutstropfen, bis ins sprichwörtliche Mark, plante er die Ausbeutung der besetzten Ukraine und hatte die Skrupellosigkeit, mit der in der obersten NS-Etage persönliche Interessen wahrgenommen wurden, längst perfektioniert. Immer schamloser nutzte er seine konsolidierte Machtstellung am Hofe als eine Art offizielle Dienststelle aus. Gauleiter Erich Koch, der sogenannte Reichskommissar der Ukraine, wegen seiner Brutalität auch der kleine Stalin genannt, und ebenfalls Morells Patient, kooperierte nur zu gern. Bei allen Schlachtungen durfte der Leibarzt künftig die für die Herstellung organotherapeutischer Medikamente in Frage kommenden Abfälle durch einen Beauftragten einsammeln lassen und der gewünschten Verwendung zuführen. Morell bedankte sich und kündigte sofort weitere Pläne an. Habe ich Drüsen und innere Organangelegenheiten in Ordnung, so gehe ich an die Auswertung von Arzneikräutern und Drogen der Ukraine. Sie werden sehen, dass die Organisation gut klappen wird. Flugs gründete er die ukrainischen Pharmowerke, betrieb Vinnytsia, Fabrikation organotherapeutischer und pflanzlicher Produkte, Drogenexport. Der Name war Programm und die Firma von Anfang an auf Expansionskurs gestellt. Mit der Westukraine gab sich Morell nämlich nicht zufrieden, sondern hatte sein Augenmerk auf das lukrative Industriegebiet im Donezk-Becken gerichtet. Auch die Steppe am Schwarzen Meer sowie die Krim nahm er ins Visier. Dort plante er, Arzneikräuter im Großen anzupflanzen, um an dem Aufbau einer starken deutschen Wirtschaft teilzuhaben. Vor allem ging es ihm um Charkow, die ostukrainische Metropole, im Oktober 1941 von der 6. Armee eingenommen, als damals viertgrößte und strategisch wichtige Stadt der Sowjetunion. Seit der Besetzung durch die Wehrmacht wütete dort der Tod aus Deutschland. 2/3 der Bausubstanz waren zerstört, die Einwohnerzahl von 1,5 Millionen auf 190.000 dezimiert. Sowjetbürger hatte man von ihren Balkonen gestürzt, in Hausfluren, den Eingängen von Banken und Hotels aufgehängt. In der Schlucht von Trubizki hatte das Sonderkommando 4a, eine Einheit der Einsatzgruppe C unter Beteiligung des Orpo-Bataillons 314, ein Massaker an der jüdischen Bevölkerung verübt. 15.000 Menschen waren erschossen worden, Frauen und Kinder hatte man auch in Gaswagen umgebracht. Zahlreiche Bewohner von Charkow verschleppten die Besatzer als Zwangsarbeiter nach Deutschland und als ein Befreiungsversuch der Roten Armee im Mai 1942 scheiterte, gerieten rund 240.000 sowjetische Soldaten in Kriegsgefangenschaft. All das bekümmerte Morell nicht. Im Gegenteil, die verzweifelte Situation Charkows schien ihn zu inspirieren. Es ist ja eine besonders interessante Aufgabe, aus einer durch mehrmaligen Besitzwechsel mitgenommenen Stadt nun doch das irgend Mögliche für die Kriegswirtschaft herauszuholen, schrieb er an den Reichskommissar. Als er erfuhr, dass in Charkow ein endokrinologisches Institut existierte, das auf die Verarbeitung innersekretorischer Drüsen spezialisiert war, wandte Morell sich erneut an Koch. Da das Institut, das dem russischen Staat gehörte, ohne Drüsenbelieferung zwecklos ist und sie die Liebenswürdigkeit hatten, mir diese Körperorgane bei Schlachtungen zuzuerkennen, so bitte ich darum, dieses Institut kaufen zu dürfen, um sofort mit der Verwertung der Drüsen und Herstellung der in Deutschland so dringend nötigen Stoffe beginnen zu können. Die Antwort kam noch am selben Tag per Telefon. Morell könne das Institut haben, es wurde ihm übertragen. Damit es auch zur Auslastung komme, erging nun an alle 18 Schlachthöfe der Ukraine die Anweisung. Laut Anordnung des Reichskommissars der Ukraine sind die in den Schlachthöfen anfallenden Organe ausschließlich und laufend an die ukrainischen Pharmowerke abzuliefern. Sie sind vom Fett zu befreien, 2 Stunden nach der Schlachtung bei minus 15 Grad einzufrieren oder auf geringstmögliche Temperatur zu bringen. Der Neuentwicklung und Massenproduktion von Hormonpräparaten stand nun nichts mehr im Wege und der Leibarzt suhlte sich in diesen Aussichten, bekannte sich offen zu diesem widerlichen Abwildern der Ostfront. Von Drüsen brauchen wir alles, was wir bekommen können. Günstiger würde es nie wieder werden. Hoffentlich kommt recht schnell die Vakuum-Trockeneinrichtung und die Extraktionsvorrichtung, dann kann der Großbetrieb beginnen. Doch die Zeit lief ihm davon. Ewig würde dieser Ausverkauf nicht anhalten. Die Front bröckelte und an seinem endokrinologischen Institut hatte Morell keine Freude mehr. Im Frühjahr 1943 wurde Charkow von der Roten Armee zurückerobert. Leider waren die Ereignisse stärker als wir und haben unsere schönen Hoffnungen und Anfangsarbeiten zunichte gemacht, berichtete der Leibarzt enttäuscht und konzentrierte seine Drüsenverarbeitung wieder auf das böhmische Olmütz. Um die Massen an Tierrohstoffen dorthin zu verfrachten, über 1000 Kilometer weit, und auf diese Weise noch so viel Profit als möglich aus der Ukraine herauszuschlagen, setzte er Himmel und Hölle bzw. den gesamten Staatsapparat in Bewegung. Dabei wurde es für den Leibarzt des Führers, wie sein Briefpapier selbstbewusst bezeugte, zur bequemen Selbstverständlichkeit, eigene Wünsche mit einem behaupteten Willen Hitlers zu untermauern. In einer zum Zerreißen gespannten Phase des Krieges, in der nur wenige heiß umkämpfte Verbindungsstränge in den Osten bestanden, die für den Nachschub der Truppe sowie den Rücktransport der verwundeten Soldaten dringend benötigt wurden, nutzte Morell unbekümmert die Kommunikationsmöglichkeiten und Logistik des Führerhauptquartiers, um hunderte von LKWs und Waggons der Reichsbahn unzählige Kilometer durch Osteuropa fahren zu lassen, und seine geräuberten Tonnen an Schweinemägen, Bauchspeichel und Hirnanhangsdrüsen, Rückenmark, Rinder, Schweine und Schaflebern zu bewegen. Die strikte Anweisung an alle im Führerhauptquartier, jeden nicht entscheidenden Kraftfahrzeugeinsatz zu unterbinden, traf auf ihn natürlich nicht zu. Selbst Hühnerfüße transportierte er noch ab, aus ihnen ließ er Gelatine kochen. Die Ladeliste eines typischen Morellwaggons: 70 Fässer mit gesalzener Leber, 1026 Schweinemägen, 60 Kilogramm Ovarien, 200 Kilogramm Stierhoden, der Wert 20.000 Reichsmark. Beinahe täglich kam in seiner arisierten Fabrikationsstätte in der besetzten Tschechoslowakei eine solche Lieferung aus der Ukraine an. Wichtige Wehrmachtstransporte blieben dafür auf der Strecke, denn Morell kannte kein Pardon. Wenn einmal ein Zug mit Ware der ukrainischen Pharmowerke nicht rasch genug durchkam, griff er zum Hörer und wendete sich bezüglich der Waggongestellung ohne Umschweife an die höchste Zuständigkeit, mindestens die Transportkommandantur, gern auch gleich an den Chef des Eisenbahnwesens oder den Reichsverkehrsminister, verwies auf seine Position und drohte mit Ärger, falls die Waggons nicht mit höchster Dringlichkeitsstufe, am besten Wehrmachtsfrachtbrief, zur Verfügung gestellt werden und trotz Sperre auch ablaufen dürfen. Parierte sein Gegenüber, erhielt er als Belohnung einen Vortrag bei Hitler in Aussicht gestellt oder zumindest eine Schachtel silbern verpackter Nobelvitamultine. Stets setzte Morell sich durch. Seine dringlich vorgebrachten Wünsche wurden von Befehlsstelle zu Befehlsstelle als eben das, als Befehle weitergegeben. Dies trieb immer giftigere Blüten. Um während der Kriegszeit seine Fabrikationen am Laufen und möglichst profitabel zu halten, scheute er auch vor dem Einsatz von Zwangsarbeitern nicht zurück. »Wir haben augenblicklich Schwierigkeiten in der Beschaffung von ungelehrten Arbeitskräften, sodass die Waggonverladung von Vitamultin nur mit Mädchen erfolgen kann«, meldete sein Chef Chemiker Dr. Kurt Mulli. »Ich werde daher versuchen, Sträflinge von Zeit zu Zeit anzufordern. Vielleicht ist es Ihnen möglich, mir durch die Kanzlei Bormann eine Bestätigung zu beschaffen, dass unsere Arbeiten vordringlich sind.« Mulli wusste, dass sein Chef selbst auf den mächtigen Martin Bormann einwirken konnte, den allseits gefürchteten Reichsleiter der NSDAP und Sekretär des Führers. Morell häufte in diesen Monaten derartige Mengen an Organen an, dass es seine eigenen Kapazitäten überstieg. Doch er beharrte auf dem ukrainischen Monopol und ließ die Ware lieber verderben, als andere mitverarbeiten zu lassen. »Eine Abgabe der Rohstoffe an die Konkurrenz kann mir nicht zugemutet werden. Das Recht, die Drüsen und Organe in der Ukraine zu sammeln und zu verwerten, steht ausschließlich mir zu.« Das Hauptaugenmerk richtete der Leibarzt dabei auf die Lebern. Als wichtigem Organ des Energiestoffwechsels werden darin mannigfaltige Stoffe ab- und aufgebaut, unter anderem eine Vielzahl von Steroiden, seien es aus Cholesterin gebildete männliche Sexualhormone mit muskelaufbauender, potenzsteigernder Wirkung, Kortikoide oder Glukokortikoide, die als Wundermittel galten, weil sie den Energiepegel kurzfristig anheben. Von diesen versprach sich Morell, dem Stand der damaligen Forschung entsprechend, aufputschende bis heilsame Effekte. Doch befinden sich in der Leber auch Stoffe, inklusive der verschiedensten Krankheitserreger, die immunologische Reaktionen provozieren und eine Form der Selbstzerstörung in Gang setzen können, wenn der Körper die Fremden nicht mehr von den eigenen, die gefährlichen, nicht mehr von den ungefährlichen Stoffen unterscheiden kann und das Abwehrsystem auch gegen das Gesunde vorgeht. Je chaotischer sich der Krieg gestaltete, desto häufiger tauten die gefrorenen Lebern während des Transports auf, weil es unterwegs zu mehrtägigen, nicht zu vermeidenden Pausen kam. Mitunter dauerte es 3 Wochen, bis sie Olmütz erreichten, wo die dann widerlich stinkenden Organe in großen Kesseln unter Zusatz von Aceton und Methylalkohol viele Stunden kochten. Die Gifte wurden abdestilliert, zurück blieb eine breiartige braune Masse in der Konsistenz von Honig. Sie wurde mit Wasser verdünnt und in Ampullen abgefüllt, 10.000 Stück pro Tag. Fertig war das Morellsche Endprodukt, Leberhammer. Doch fand ein derartiges Gebräu tatsächlich den Weg zum Konsumenten? Zum Leidwesen des Leibarztes durfte ab Mai 1943 kein neues Medikament mehr am Markt eingeführt werden, so sahen es die Regelungen der Kriegswirtschaft vor. Aber Morell wusste auch diese Hürde zu umgehen. Selbstherrlich wendete er sich an das zuständige Reichsgesundheitsamt, die Behörde von Reichsgesundheitsführer Conti. Dazu hat mir der Führer anlässlich der Schilderung der Schwierigkeiten, die ich mit meinen Mitteln habe, Folgendes genehmigt. Wenn ich ein Mittel herausbringe und erprobe und dann im Führerhauptquartier anwende und mit Erfolg anwende, so kann es auch überall in Deutschland angewendet werden und bedarf dann keiner Genehmigung mehr. So krank es auch klingt, Morell, der ehemalige Modearzt vom Kurfürstendamm mit dem aus dem Boden gestampften Pharma-Imperium, hat seine Patienten im Führerhauptquartier und damit höchstwahrscheinlich auch Hitler selbst für zweifelhafte, unter häufig genug katastrophalen hygienischen Bedingungen hergestellte Hormonpräparate und Steroide, die per Injektion direkt in die Blutbahn gebracht wurden, als Versuchskaninchen benutzt. Danach erfolgte dann die Zulassung im Reich und bei der Wehrmacht, der autoimmunologische Niedergang. X und der totale Realitätsverlust. Das gesundheitliche Aussehen des Führers ist etwas täuschend. Wenn man ihn nur flüchtig anschaut, so hat man den Eindruck, dass er sich in allerbester körperlicher Verfassung befindet. Das ist aber in der Tat nicht der Fall. Josef Goebbels. Nach der Kapitulation der Überreste der 6. Armee in Stalingrad Anfang Februar 1943 hatte die Wehrmacht ihren Nimbus verloren und mit ihr Hitler. Seine äußere Reaktion auf die militärische Katastrophe an der Wolga, aber auch die Niederlage Rommels gegen die Briten in Afrika sowie die seit dem März einsetzenden verheerenden Bombardierungen deutscher Ruhrstädte durch die Royal Air Force oder die im Mai verlorene U-Boot-Schlacht im Atlantik fiel wie gewohnt aus. Totale Abschottung, gekoppelt mit der unumstößlichen Überzeugung, dass seine Entscheidungen nach wie vor die einzig richtigen waren. Starrköpfig beharrte er auf der Selbstverständlichkeit eines Endsieges und zeigte jetzt erst recht keinerlei Bereitschaft, Vernunft oder Sachlichkeit als Grundlagen seiner Entscheidungen gelten zu lassen. Anstatt sich den veränderten Gegebenheiten zu stellen und nach neuen Strategien, wie beispielsweise einer Friedenslösung zu suchen, verhärtete das System immer mehr, und das lag auch an einer Verhärtung von Patient A. Es wurde einsam um Hitler. Das Hauptquartier Werwolf suchte er wegen der vorrückenden Roten Armee während des gesamten Jahres 1943 nur noch für wenige Tage auf, sonst zog er sich erneut in die Wolfsschanze zurück wie ein verwundetes Tier. Dort wurden die gemeinsamen Mahlzeiten und nächtlichen Teestunden von allen Beteiligten als immer quälender empfunden. Es kam zu stundenlangen, nervenzermürbenden Selbstgesprächen Hitlers bis in den frühen Morgen hinein, regelrechten Laberflashs. Diese Ausbrüche konnten mehrere Stunden lang andauern, ohne dass er in seinem weichen Bariton jemanden bestimmten ansprach, sondern seine Augen in die Ferne gerichtet hielt, als ob er zu einer riesigen, unsichtbaren Gefolgschaft spräche. Nie wurde er müde, seine ewig gleichen Lieblingsthemen wiederzukäuen, über die Schädlichkeit des Rauchens zu sprechen, gegen die Vergiftung des Leibes zu predigen und seine eigene vegetarische Ernährung zu preisen, die sein Leibarzt, der am 30. Januar 1943 eine abgabenfreie Dotation über 100.000 Reichsmark bekam, durch die Vitamin- und Stärkungsgaben auf eine wissenschaftliche Basis gestellt habe. Da könnte er es sich zur Beruhigung seiner Nerven auch leisten, jene Regeln mitunter zu vernachlässigen, die einst als unumstößlich gegolten hatten. Nach dem Abendessen trank Patient A nun gelegentlich ein Bier oder kippte einen vorher per Führerbefehl vom Feldlaboratorium auf Fuselalkohole untersuchten Slibowitz. In diesem Jahr der definitiven Kriegswende ging eine physiologische Wandlung in dem rasch alternden Hitler vor sich, die niemandem in seinem Dunstkreis verborgen blieb. Längst war allen klar geworden, die Magie funktionierte nicht mehr. Hitler kam auf mich zu, von schwerer Last gebeugt, mit langsamen, etwas müden Schritten, beschrieb ein Generalleutnant seine Bestürzung, als er dem Oberbefehlshaber begegnete. Es war so, als ob eine innere Stimme zu mir sprach: Sieh diesen alten Mann, er vermag gar nicht zu tragen, was er sich aufgebürdet hat. Hitler war heruntergekommen, und mit tiefer Betroffenheit sah ich in glanzlose, müde Augen. Kein Zweifel, es waren kranke Augen. Morell konnte der gesundheitliche Abbau und der demotivierende Effekt, den dieser auf Dritte hatte, nicht verborgen bleiben. Doch was würde seinen Patienten aufmöbeln, was ihn wieder zum allseits bewunderten Führer machen? Der Hormon-, Steroid- und Vitamincocktail reichte offenbar nicht mehr aus. Der 18. Juli 1943 war ein besonderes Datum, die Lage angespannt wie selten zuvor. Die Rote Armee hatte bei Kursk die größte Panzerschlacht der Militärgeschichte gewonnen und damit alle deutschen Hoffnungen auf eine erneute Wende in Russland zunichte gemacht. Zeitgleich waren die Alliierten auf Sizilien gelandet und Italien stand kurz davor, die Seiten zu wechseln, das Bündnis mit Deutschland zu verlassen. Hitler drohten alle Fälle wegzuschwimmen und er hatte wegen des bevorstehenden Verrats der italienischen Armee kein Auge zugetan, wie Morell schrieb. Leib brettartig hart gespannt, voller Gase, sehr blasses Aussehen, hochgradig nervös, morgen sehr wichtige Besprechung mit Dutsche. Mitten in der Nacht wurde der Leibarzt von Diener Linge aus dem Bett geholt. Der Führer krümme sich vor Schmerzen, eine Sofortherstellung sei gefragt. Er habe den weißen Käse zum Abendessen sowie die Rouladen mit Spinat und Erbsen nicht vertragen. Hastig zog Morell sich an, stapfte durch die Nacht und spritzte. Doch die medikamentöse Basisversorgung griff nicht. Fieberhaft überlegte der Leibarzt, was gegen die große Attacke in dieser prekären Situation zu tun war. Es musste etwas her, das funktionierte. Die schlimme Pein Hitlers betäubte, ihn gleichsam leistungsfähig hielt. Ein Ass musste aus dem Ärmel geschüttelt werden, und tatsächlich gab es da etwas. Doch barg seine Anwendung Risiken. Im rechten unteren Viertel der Karteikarte Patient A für das zweite Quartal 1943 ist ein Stoff aufgeführt und mehrfach unterstrichen, Eukodal, ein Betäubungsmittel der Firma Merck in Darmstadt. Als Schmerz- und hustenstillendes Mittel kam es 1917 auf den Markt und wurde in den 20er Jahren derart populär, dass das Schlagwort vom Eukodalismus die Runde machte. Sein extrem potenter Wirkstoff ist ein Opioid mit Namen Oxycodon, synthetisiert aus dem Naturstoff Opium. Vor allem bei Ärzten war der Stoff in der Weimarer Republik ein heißes Thema, über das gern geredet bzw. nicht geredet wurde, denn mancher Doktor fand in sich selbst seinen besten verschwiegenen Patienten. In Expertenkreisen galt Eukodal als die Königin unter den Substanzen, ein Stoff, aus dem die Träume sind. Beinahe doppelt so schmerzstillend wie Morphin, das es in der Beliebtheitsskala ablöste, besticht dieser Urtypus von Designerdroge durch ein äußerst rasch einsetzendes, signifikantes Euphorisierungspotenzial, das je nach Verabreichungsform deutlich höher liegt als das von Heroin, seines pharmakologischen Cousins. Vom Eukodal wird man bei sachgemäßer Dosierung nicht müde oder gar ausgenockt, im Gegenteil. Der Schriftsteller Klaus Mann, der zum Leidwesen seines Vaters Thomas auch in dieser Hinsicht experimentierfreudig war, bestätigt die Ausnahmestellung. Ich nehme nicht reines Morphium. Was ich nehme, heißt Eukodal, Schwesterchen Euka. Wir finden, es macht schönere Wirkung. Doch sollte Morell die harte Droge wirklich einsetzen? Der Zeitpunkt der Abreise zu dem wichtigen Treffen mit Mussolini rückte näher. Patient A wirkte apathisch, krümmte sich, sprach mit niemandem. Morell wusste, Eukodal würde den Führer auf der Stelle aufmöbeln und die heftige, spastische Obstipation, die wohl psychische Ursachen hatte, beseitigen. Doch er konnte sich ausmalen, dass der drogenaffine Diktator, wenn er einmal von der vermeintlichen Götterspeise gekostet hatte, aufgrund der deutlichen Stimmungsaufhellung, die dies garantierte, so leicht nicht wieder davon lassen wollen würde. Nach nur 2 bis 3 Wochen der regelmäßigen Einnahme macht Eukodal empfängliche Personen bereits körperlich abhängig. Doch stand nicht Weltgeschichte auf dem Spiel? Nicht auszudenken, wenn Hitler bei dem Staatstreffen der Achsenmächte nicht auf der Höhe wäre oder gar ausfallen würde. Morell musste abwägen und entschied, das Risiko einzugehen, spritzte die neue Droge subkutan, also unter die Haut. Eine folgenschwere Entscheidung. Die unmittelbare Wandlung von Patient A in den Minuten und Stunden nach der Applikation war derart frappierend, dass sie niemandem im Begleittross verborgen blieb, auch wenn selbstverständlich keiner die Ursache für den abrupten Stimmungswechsel erfuhr. Alle atmeten über den momentanen Energieschub des Chefs auf und rüsteten sich hochmotiviert für die Begegnung mit den Italienern. Hitler schien es auf einen Schlag so gut zu gehen, dass er prompt Nachschlag verlangte, doch Morell lehnte zunächst ab, da noch wichtige Besprechungen und Entscheidungen vor der Abreise um 15.30 Uhr bevorstehen. Stattdessen bot er Massage und einen Löffel Olivenöl an, aber dies passte Hitler nicht, der plötzlich behauptete, ihm sei schwindlig und die Abreise deshalb in Gefahr. Ob er eine erneute Verabreichung des potenten Stoffes befahl oder Morell von sich aus tätig wurde, ist nicht überliefert. In jedem Fall gab der Leibarzt eine zweite Spritze, dieses Mal intramuskulär, also ins Muskelgewebe. Vor dem Weggang zum Flugplatz eine Eukodalampulle I.M. Dass Hitler bei der Begegnung mit Mussolini in der Villa Gaggia nahe Feltre in Venetien überdreht agierte, bestätigen die Berichte aller Augenzeugen sowie ein nach dem Krieg verfasster US-Geheimdienstreport. 3 Stunden lang redete der Führer pausenlos mit dumpfer Stimme auf seinen angeschlagenen Diktatorkollegen ein, der kein einziges Mal zu Wort kam, nur ungeduldig mit übergeschlagenen Beinen auf dem Rand eines zu großen Sessels saß, ein Knie krampfhaft umklammernd. Mussolini hatte Hitler eigentlich davon überzeugen wollen, dass es doch für alle besser sei, wenn Italien aus dem Krieg ausschere, doch zu mehr, als hin und wieder seinen schmerzenden Rücken zu kneten, seine Stirn mit einem Taschentuch abzutupfen oder tief zu seufzen, kam er nicht. Andauernd ging die Tür auf und er erhielt neue Berichte über die gerade stattfindende Bombardierung Roms. Nicht einmal dies konnte er äußern, denn ununterbrochen malte Hitler vor den peinlich berührten Anwesenden in schillernden Farben aus, wieso am Sieg der Achse überhaupt nicht zu zweifeln sei. Der deprimierte Duce wurde von dem künstlich aufgepeppten Führer regelrecht an die Wand geredet. Ergebnis des Treffens? Italien blieb zunächst bei der Stange. Morell fühlte sich bestätigt. Mit seinen Spritzen schien er große Politik gemacht zu haben und wichtigtuerisch notierte er: Führer wohlauf. Auch beim Rückflug gänzlich ohne Beschwerden. Abends auf dem Obersalzberg erklärt, dass mir der Erfolg des Tages zu verdanken sei. Molekülweit an der pharmakologischen Wahrheit vorbei, verdächtigten die US-Ermittler nach dem Krieg Methamphetamin als Auslöser für Hitlers kregeliges Verhalten beim Mussolini-Treffen. Einen Beweis dafür lieferten sie nicht. Wieso aber den Amerikanern das von Morell schwarz auf weiß notierte Eukodal verborgen blieb, wird aus den offiziellen Übersetzungen ins Englische der nur mit Mühe zu entziffernden Aufzeichnungen des Leibarztes ersichtlich. Darin nennt das United States Forces European Theater Military Intelligence Service Center unter den zahllosen Medikamenten Hitlers fälschlicherweise ein N-Kadol. Da eine Arznei mit dieser Schreibweise aber in den Betäubungsmittellisten nicht auftaucht, wurde ihr keine weitere Bedeutung zugemessen. Auf die Idee, dass es sich um Eukodal handeln könnte, kamen die Untersucher nicht, zumal ein Medikament mit diesem Markennamen in den USA unbekannt ist. Die schwer leserliche Handschrift des Leibarztes hat die Amerikaner auf die falsche Fährte geführt. Eukodal nehmen. Mit dem Einzug der neuen Droge hatte Morell, von Göring gehässig als Reichsspritzenmeister bezeichnet, endgültig den großen Durchbruch geschafft. Bei der nächtlichen Teerunde, dem Barometer, wer in Hitlers Gunst stand, tauchte nun einzig er als regelmäßiger Gast auf, während die anderen Teilnehmer wechselten. Er musste einfach da sein, beschrieb Traudl Junge, Hitlers Sekretärin, die gewachsene Rolle Morells, dessen Beziehung zu Hitler längst symbiotisch war. Auch finanziell hatten sich die Tätigkeiten des Leibarztes mittlerweile ausgezahlt. Er war schwer reich geworden. In diesem ersten Eukodaljahr 1943 überlegte er, wie er seine Unternehmungen weiterhin ausbauen konnte und beschloss, sogar aktiv ins Opiumgeschäft einzusteigen. Das war ein lukrativer Geschäftszweig, denn der Stoff wurde bei steigender Nachfrage allmählich knapp. Seit Rommels Niederlage in Afrika und der Landung britisch-amerikanischer Truppen in Casablanca war das Deutsche Reich von den Mohnfeldern Marokkos abgeschnitten und auch die Nachschubrouten aus Persien und Afghanistan hatte die militärische Großwetterlage gekappt. Im Reich forschte man bei der IG Farben höchst seit 1937 nach einem vollsynthetischen Ersatz für das natürliche Morphin, befand sich aber mit einem später Polamidon bzw. Methadon genannten Mittel noch in der Entwicklungsphase. Der Hunger nach einem effektiven Schmerzstiller wuchs derweil von Tag zu Tag, von überfülltem Lazarettzug zu Lazarettzug. Opiate waren ein kostbares Gut, zumal in diesem umfassenden Krieg mit seinen zahllosen, zerschundenen Soldatenkörpern. Morell wäre nicht Morell gewesen, wenn er nicht auch hier eine sprudelnde Geldquelle gewittert hätte. Tatsächlich wurde er fündig und erweiterte sein verzweigtes Firmengeflecht im Alleingang per Telefon und Briefpost aus seinem Dienstzimmer im Führerhauptquartier heraus. Im lettischen Riga kaufte er die Firma Pharmacia aus dem einzigen Grund, weil diese mit einem Opiumlaboratorium ausgestattet war, sowie einem interessanten Vorratsspeicher. Bei dem Warenlager im Werte von rund 400.000 Reichsmark ist ein Posten Rohmorphin und Opium von etwa 200.000 Reichsmark enthalten. Dies würde auch den Vorrat für Patient A diskret sicherstellen. Bislang war alles über die Engel-Apotheke in Berlin abgewickelt worden, doch in letzter Zeit hatte Apotheker Joost mehrfach zur Eintragung in die Betäubungsmittelbücher Rezepte nach den Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes verlangt. So wurde Hitlers Leibarzt zum leibhaftigen Opiumproduzenten und das Spiel konnte in der zweiten Jahreshälfte 1943, als die Wehrmacht an der gesamten Ostfront den Rückzug antreten musste, in die nächste Runde gehen. Nach außen hin den Entsagenden bei der ununterbrochenen Arbeit für das Schicksal Deutschlands mimend, gönnte sich Herr Hitler im komfortlosen, fensterlosen Betonloch des Führerhauptquartiers den Luxus des Eukodals. Wie oft er die Droge nun einnahm, kann nur gemutmaßt werden. Verbürgt sind 24 Applikationen bis Ende 1944. Aber blieb es dabei? Auffällig ist ein lapidares X, das sich häufig in Morells Eintragungen findet. Auch die Bemerkung »Injektion wie immer« lässt aufmerken, denn was heißt das schon bei einem Polytoxikomanen, der pro Woche viele Dutzend verschiedene Stoffe konsumiert? Wenn es zutrifft, dass eine Diktatur sich über das Geheimnis definiert, das möglichst wenige kennen, das aber Auswirkungen auf möglichst viele hat, ging es bei den Morellschen Behandlungen wahrlich totalitär zu. Nur wenn keiner wusste, was wirklich und ganz buchstäblich in Hitler steckte, blieb dieser unantastbar. Für Morell gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder den Gebrauch des Eukodals beschränken oder ihn verschlüsseln, um sich selbst wie seinen Patienten vor Angriffen von außen zu schützen. Sollte Hitler das Mittel verstärkt verlangen, explizit oder auf subtilem Weg, blieb dem Leibarzt nur letztere Wahl. Gut möglich, dass der Diktator deshalb auch so erpicht darauf war, dass Morell ihn nie verließ, sondern sich stets verfügbar hielt. Eben, um ihm jenes X zu verpassen, den biochemischen Puffer zwischen sich und der Welt. An einer einzigen Stelle gibt eine Randnotiz eine Erklärung für den Platzhalter und behauptet, X bedeutet nicht mehr und nicht weniger als Traubenzucker. Andererseits wird dieser häufig mit TRBZ abgekürzt, weshalb diese Aussage wenig glaubwürdig erscheint. Dass sich unter X immer einmal wieder Eukodal versteckte, das Hitler einsetzte, um nach außen hin überzeugend zu wirken und die alte Magie, die er früher natürlicherweise ausgestrahlt hatte, wenigstens noch künstlich heraufzubeschwören, kann vermutet werden. Die berüchtigten Suggestivkräfte des Diktators, gerade in schwierigen Situationen, sind bekannt. In seinem Tagebucheintrag vom 10. September 1943 gerät beispielsweise Propagandachef Goebbels regelrecht ins Schwärmen über Hitlers überraschend frische Erscheinung, obwohl die Anstrengungen des letzten Tages und der letzten Nacht natürlich enorm gewesen sind. Sein Aussehen ist wider Erwarten außerordentlich gut. Er hat kaum 2 Stunden Schlaf gehabt und sieht aus, als käme er gerade aus den Ferien. Der Reichskommissar der Ukraine, Erich Koch, äußerte sich ähnlich enthusiastisch über die ansteckende Wirkung. »Ich selbst bin mit neuer Energie geladen und mit einer hellen Begeisterung aus der Unterredung mit dem Führer fortgegangen.« Und als am 7. Oktober 1943 alle Reichs- und Gauleiter zu einer Tagung in die Wolfschanze kamen, um über die zunehmenden ungehinderten Luftangriffe auf deutsche Städte zu klagen, sich zutiefst entmutigt zeigten, hielt Hitler, pharmakologisch unterstützt, eine flammende Rede, in der er seine unerschütterliche Siegeszuversicht derart gewinnend zum Ausdruck brachte, dass seine Gäste in dem festen Glauben, das Reich verfüge über geheime Machtmittel, die letztlich den Sieg bringen würden, zuversichtlich in ihre zerbombten Gemeinden zurückreisten. 11 Uhr, Injektion wie immer, rechter Unterarm stark geschwollen, Aussehen sehr gut, notierte Morell für diesen Tag. Auch als Hitler kurz darauf nach Breslau flog, um in der Jahrhunderthalle die Moral von mehreren tausend Oberfähnrichen aller Wehrmachtsteile zu heben, stand Morell mit der Spritze Gewehr bei Fuß. Injektion wie immer. Das Ergebnis? Stürmische Siegheilrufe der jungen Offiziere, die daraufhin frisch motiviert in die aussichtslosen Schlachten zogen. Hitlers engste Mitarbeiter, ebenso wie die Angehörigen des Oberkommandos, die über diese Dopingverabreichungen nicht im Bilde waren, reagierten häufig mit Unverständnis und Irritation auf den realitätsfernen Optimismus ihres Führers. Wusste Hitler etwas, was sie selbst nicht wussten? Hatte er womöglich eine streng geheime Wunderwaffe in der Hinterhand, die das Kriegsglück noch wenden konnte? Tatsächlich war es das unmittelbare Hochgefühl der Injektionen, dass Hitler ganz bei sich selbst sein, sich ganz als Weltenbeherrscher fühlen und jene Kraft und unerschütterliche Zuversicht spüren ließ, die er benötigte, um trotz aller niederschmetternder Meldungen von allen Fronten auch die anderen im Glauben zu halten und weiterhin mitzureißen. Ein typischer Morell-Eintrag aus dieser Zeit. Mittags 12.30 Uhr, wegen Vortrag vor der großen Generalsversammlung, circa 105 Generale, Injektion wie früher. Zum Kriegsweihnachtsfest 1943, die Rote Armee startete mit der Dnieper-Karpaten-Operation gerade die Fortsetzung ihrer erfolgreichen Sommeroffensive, erhielt Morell vom Staatssekretär im bayerischen Innenministerium eine 100-Jahres-Ausgabe von Goethes Faust zugeschickt, um sie so nicht nur an ihre Münchner Freunde zu erinnern, sondern auch an ihre Studentenzeit, wo man sie, wie sie erzählten, Mephisto nannte. Diese lapidare Erwähnung enthält nicht weniger als des Pudels Kern dieses deutschen Dramas um Hitler und seinen Leibarzt. Doch waren sie damals wie heute sicher nicht der böse, sondern der gute Geist, schob der Staatssekretär hinterher und hatte sich wohl, in Unkenntnis der tatsächlichen Begebenheiten, keine weiteren Gedanken gemacht. Postwendend bedankte sich Morell für die Sonderausgabe. Dass er Zeit hatte, sich darin zu vertiefen, darf bezweifelt werden. Die Behandlungen von Patient A beschäftigten ihn rund um die Uhr, während des Tages wie mitten in der Nacht. Einen weiteren Effekt brachte die zunehmende biochemische Verschanzung des Führers mit sich. Wer für eine Besprechung zu ihm musste, war bald dankbar für ein pharmakologisches Stützkorsett, um diese Treffen heil zu überstehen. Abgeschlagen, erschöpft oder auch nur nüchtern, mit dem sich selbst wie anderen keine Niedergeschlagenheit verzeihenden, dauerberauschten Oberbefehlshaber zu kommunizieren, von dem man mit Leib und Leben abhängig war, wurde vielen zu prekär. Hitler tolerierte keine Ausfälle oder Schwächen. Wer krank, schlaff oder gar uninspiriert wirkte, war schnell weg vom Fenster. Mehrfach hatte er die Ausschaltung einer prominenten Persönlichkeit mit dessen angeblich schlechtem Gesundheitszustand erklärt. Erneut profitierte Morell. Da es im Sperrkreis 1 der Wolfschanze keinen Sanitätsraum gab, war der Leibarzt mit seiner Feldapotheke in der Drohnenbaracke der diskrete Nothelfer Ante Portas. Hitlers Diener Linge beispielsweise erhielt bei einer Grippe sofort Eukodal, um dienstfähig und bei Laune zu bleiben. Das war kein Einzelfall. Stets bewahrte der dicke Doktor einen Vorrat diverser Mittelchen für Offiziere, Adjutanten oder Ordonnanzen auf und schmeichelte sich dadurch bei den für das Bunkerleben so wichtigen Hilfskräften ein. Auch Generälen, die sich vor einem Treffen mit ihrem Oberbefehlshaber in angstfreie, zuversichtliche Stimmung bringen wollten, half der Leibarzt gern. Pervitin galt dabei als effektivster Stoff, um eine Schaulage zu überstehen. Morell wusste zwar um die Gefahren des Wachmachers und schrieb einer Patientin, die ein Rezept von ihm erbat, »Dies ist kein Kraftersatzmittel, also nicht Hafer, sondern Peitsche.« Dennoch verteilte er das Temmler-Präparat ohne zu zögern und der rege Methamphetamingebrauch in der Wolfsschanze zog Kreise bis nach Berlin. Conti, der alte Pervitin-Gegner, bekam Wind von der freizügigen Verwendung und forderte bei Reichsleiter Bormann schriftlich ein, alle Gauleiter und führenden Parteigenossen auf die Gefahren sogenannter Auffrischungsmittel hinzuweisen. Von einem starken Missbrauch auch in der oberen Führungsschicht müsse ausgegangen werden. Eine Reaktion von Bormann auf das Schreiben ist nicht bekannt. Festzuhalten bleibt, wenn auch Hitlers Besucher immer härtere Drogen benötigten, um dem Druck im Besprechungsraum standzuhalten, verstärkte dies weiterhin eine Atmosphäre der Virtualität im engsten NS-Führungszirkel. Der Dauerkonsum von Patient A, über den keiner Bescheid wissen durfte, steckte an. Hitlers polytoxikomanische Präsenz zersetzte die Realitätsbeziehungen aller in seinem Umkreis. Drogenumschlagplatz, Geheimdienst. Wie systemisch der Drogenmissbrauch im NS-Staat war, zeigen Dokumente, die auf dubiose Verbindungen zwischen dem Hauptsanitätspark des Heeres und dem deutschen Militärgeheimdienst hinweisen. Im Jahr 1943 lieferte die Großapotheke der Wehrmacht auf verschlungenen Wegen 568 Kilogramm reines Kokain und 60 Kilogramm reines Heroin an das Amt Auslandabwehr. Das sind riesige Mengen, die den medizinischen Jahresbedarf des gesamten Deutschen Reiches um ein Vielfaches übersteigen. Über eine Erlaubnis der im Reichsgesundheitsamt beheimateten Opiumstelle, diese Speziallieferungen zu empfangen, verfügte man bei den Spähern und Spitzeln nicht. Den Löwenanteil des Stoffes erhielt eine Abteilung Z, die die Organisation und Verwaltung des Geheimdienstes besorgte, sowie das Referat ZF, zuständig für Finanzen. Eine halbe Tonne Kokainhydrochlorid bezog allein letzteres, ein vielfacher Millionenwert. Ging es dabei um Devisenbeschaffung durch den Export der reinen Substanzen, um das Schmieren wichtiger Kontakte im Ausland, die man auch in schweren Zeiten loyal zu halten versuchte? Im Dezember 1943 schrieb der Heeressanitätsinspekteur einen dringlichen Brief, um dem klandestinen Treiben einen Riegel vorzuschieben. Er verbat sich eine Abgabe der Mittel zu anderen als Heilzwecken in den üblichen Dosierungen. Doch den Chef der Abwehr, Admiral Canaris, ließ diese Aufforderung unbeeindruckt. Noch im April 1944 wurde harter Stoff geliefert. 2 Kilogramm Kokainhydrochlorid, 1,5 Kilogramm Morphinhydrochlorid und 200 Gramm Heroin an das in Nordafrika agierende Sonderkommando Wimmer, das in der Sahara Sabotageaktionen gegen die Alliierten durchführte und offenbar einen schwunghaften Drogenhandel betrieb. Die Lieferungen an den Geheimdienst erfolgten explizit vom Empfänger erwünscht in Originalverpackungen. Merck's Kokain, das weltweit beliebte Produkt aus Darmstadt. Was damit angestellt wurde, ist bis heute nicht aufgedeckt. Ein Reich, ein Dealer. Patient D. Die Droge als Fortführung der Politik mit anderen Mitteln. Die faschistische Achse Italien-Deutschland lief auch pharmakologisch wie geschmiert. Und wurde selbst in dieser Hinsicht aus Berlin gesteuert. Als Mussolini, Hitler längst hörig geworden war, hielt man ihn auch biochemisch auf einer Wellenlänge mit seinem Diktatorkollegen. Nur wenn der Duce ebenso unter Drogen stand wie der Führer, konnte die Verständigung funktionieren. Theo Morell, Hitlers Leibarzt, listete Mussolini als Patient D für Duce, wobei die alphabetische Kodierung Bände spricht. Patient A konnte nämlich nur einer sein und Patient B war dessen junge Geliebte Eva Braun. Die vielen Dutzend Berichte, die von einem Dr. Zacharie, Arzt der deutschen Botschaft und Dienststelle des Reichsbevollmächtigten in Italien, vertraulich an Theo Morell geschickt wurden, zeigen, unter welch enger ärztlicher Aufsicht Benito Mussolini ab dem Herbst 1943 durch die Nationalsozialisten stand. Wollen Sie bitte daraus entnehmen, dass ich in meiner Aufmerksamkeit und Sorgfalt in der Betreuung des Patienten nicht nachgelassen habe, schrieb Zacharie an Morell, dessen Behandlungsmethode der Sofortherstellung er für den Duce übernahm, hohe Dosierungen an Vitaminen und dubiosen Hormonpräparaten intravenös gespritzt, um jedes aufkommende Wehwehchen prompt auszumerzen. Verspürte der Patient nach dem Essen noch ein leises Druckgefühl in der Magengegend, wurde auf der Stelle eine zweite Serie von Injektionen angeschlossen, mit der gestern begonnen wurde. Mussolini scheint sich gegen die Behandlungen nicht gewehrt zu haben, im Gegenteil. Der Patient unterzieht sich willig der angeordneten Maßnahme. Und als Mussolini sich im nieseligen Novemberwetter Norditaliens eine Erkältung zuzog, legte er sich brav in die Horizontale, wenn der teutonische Arzt dies von ihm forderte. Der Patient hatte sich einen tüchtigen Schnupfen geholt. Es schien zweckmäßig, ihn für einige Tage im Bett zu halten, und der Patient fügte sich dieser Anordnung ohne Widerrede. Isoliert in dem künstlich kreierten Vasallenstaat der Repubblica Sociale Italiana wurde das Wrack des Duce so lange wie möglich funktionsfähig gehalten. Sportlich betätigen sollte sich der Diktator und vor allem den Anordnungen aus Berlin folgen. Nach Eintritt besserer Witterung hat der Patient das Tennisspielen wieder aufgenommen. Diese sportliche Betätigung führt ersichtlich zu einer Kräftigung der Muskulatur. Dabei ist seine körperliche Gewandtheit sehr imponierend in Anbetracht seines Alters von 61 Jahren. Wie ein alterndes Rennpferd, um das man sich Sorgen macht, beäugte, behandelte und dopte man den kriselnden Duce. Zwar hat der Patient wegen des schlechten Wetters die sportliche Betätigung fast ganz einstellen müssen, doch ist die Straffheit der Muskulatur erhalten geblieben, wie bei der Massage deutlich erkennbar ist. Die Verdauung erfolgt regelmäßig. Konnte die Marionette, zu der Hitler sein früheres Vorbild im Verlauf des Krieges degradierte, wieder einwandfrei an seinen Fäden zappeln, wurde dies sofort ins Führerhauptquartier vermeldet. Seine Bewegungen sind schnell und zielgerecht, der Gang aufrecht, die Haltung straff, so dass er im Ganzen einen jüngeren Eindruck macht, als seinem Lebensalter entspricht. Einige kleinere Fahrten in die Umgebung hat er ohne Ermüdung überstanden. Die Mittel, die Dr. Zacharie ihm verabreichte, sind jene, die Theo Morell durch seine Firma Hammer produzierte und auch Hitler in den Körper jagte. Daher werden sofort Injektionen von Cortiron, Progynon und Glykonorm angeordnet und täglich durchgeführt, heißt es im 77. ärztlichen Bericht vom 23. November 1944, einer Zeit, in der die Duce-Dämmerung längst eingesetzt hatte. Glykonorm ist ein Hormonpräparat, das in Morells hauseigenen Kesseln unter hygienisch zweifelhaften bis katastrophalen Bedingungen aus Herzmuskelpresssaft, Nebennierenrinde und Leberpankreas von Schweinen und anderen Schlachttieren zusammengebrodelt wurde. Progynon, ein Östrogenpräparat, und Cortiron, ein synthetisch hergestelltes Hormon der Nebennierenrinde. Des Weiteren bezog Patient D. Orchikrin, das aus Stierhoden produziert wurde, angeblich hilfreich bei Depressionen. So demonstriert die Medikamentierung Mussolinis durch den Hitler-Doktor die steigende Abhängigkeit des Duce von seinem nördlichen Partner. Eine Abhängigkeit, die passend zur NS-Ideologie, die auf Blut so großen Wert legte, tatsächlich bis in die Blutbahnen reichte. In der internen Kommunikation zwischen den Ärzten stellte man die Effekte der pharmakologischen Keule, die dem Duce übergebraten wurde, stets positiv dar. So ist die Nahrungsaufnahme recht befriedigend und hat zu einer leicht erkennbaren Gewichtszunahme geführt. Die Stimmung des Patienten ist unverändert gut und zuversichtlich. Auf seine Umgebung macht der Patient einen sehr frischen Eindruck. Die Injektionen haben eine sehr gute Wirkung gehabt. Noch am 23. März 1945 reist im Auftrag von Zacharie ein deutscher Oberfeldwebel von Norditalien nach Berlin, um von Morell persönlich die Duce-Dopingmittel sowie aus der nahe der Reichskanzlei gelegenen Engel-Apotheke die übrigen notwendigen Sachen zu erhalten. Am gleichen Tag ging der letzte und 94. Report betrifft Patient D ein. Er schließt mit den Worten, der Duce sei nach wie vor ein leuchtendes Beispiel des persönlichen Mutes und der unverrückbaren Zuversicht. Die Resonanz, die er im eigenen Volk findet, nimmt ständig zu. Einen guten Monat später wurde Benito Mussolini am Comer See erschossen, seine Leiche nach Mailand transportiert und am 29. April auf dem Piazzale Loreto kopfüber am Dach einer Tankstelle aufgehängt. Da konnte auch Morell nichts mehr machen. Patient B. Entweder du gibst das Rauchen auf oder mich. Adolf Hitler an Eva Braun. Als Generalfeldmarschall von Manstein am 4. Januar 1944 während der Lagebesprechung forderte, die Front am Dnjeprbogen zurückzunehmen, um eine weitere militärische Katastrophe zu vermeiden, regte Hitler sich derart auf, dass er wegen Spasmen nach Morell rufen ließ, der ihm eine beruhigende, alles wieder in Wohlgefallen auflösende Eukodalinjektion verpasste. Am selben Tag überschritt die Rote Armee die polnische Ostgrenze von 1939, näherte sich unaufhaltsam dem Deutschen Reich. 5 Tage später verlangte Hitler erneut nach dem starken Opioid wegen Blähungen, Aufregungen, wie Morell notierte, und als sich der Diktator kurz darauf in einer Radioansprache an sein Volk richtete, hielt der Leibarzt fest. Nachmittags, 17.40 Uhr, vor großer Rede, Rundfunk für morgen, Injektion wie immer. Ende Februar 1944, die Wehrmacht stand kurz davor, sich aus der gesamten Ukraine zurückziehen zu müssen, verkroch sich Hitler auf dem verschneiten Berghof, seinem erstarrten Wolkenkuckucksheim am Obersalzberg, wo die 19 Jahre jüngere geliebte Eva weilte, er Raben beobachten konnte und es guten, warm dampfenden Streuselkuchen nach einem Familienrezept von Morells Gattin Hanni gab, den besten Streuselkuchen der Welt. Dicke Flocken fielen in weiten Bögen vor dem riesigen, automatisch versenkbaren Panoramafenster des großen Salons herab. Der mystische Untersberg gegenüber, in dem der Sage nach Kaiser Barbarossa bis zu seiner Auferstehung und der Wiedererrichtung eines glücklichen Reiches schlief, lag weiß bedeckt, glitzerte im Winterlicht. Doch Schnee konnte Hitler nichts abgewinnen. Er hatte seit der Niederlage in Stalingrad eine geradezu körperliche Abscheu davor und nannte ihn das Leichentuch der Berge. Vor die Tür ging der Führer deshalb kaum noch. Dort war die Lage für die Deutschen ohnehin wenig gemütlich. Die offenbar kälteresistenten Russen bereiteten gerade die Rückeroberung der Krim vor und die kühl rational vorgehenden Briten bombardierten Berlin und andere deutsche Städte des eingefrorenen Reichs. Die einstigen Verbündeten Bulgarien, Rumänien und Ungarn drohten Hitler wegzubrechen, die Niederlagen häuften sich überall. Südlich von Rom hatten die Amerikaner eine Front auf italienischem Boden gebildet und drängten auch hier die Wehrmacht zurück. Erfolgreiche Feldmarschälle wie von Manstein oder von Kleist wurden entlassen, weil sie partout nicht aufhören wollten, eigene Gedanken zu äußern. Hitlers Leibarzt wurde nicht gefeuert, im Gegenteil. Am 24. Februar 1944 erhielt er von seinem Patienten sogar das Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes. Bei der Überreichung des Hohen Ordens bezeichnete Hitler ihn als begnadeten Mediziner, als seinen Lebensretter und bahnbrechenden, aber verkannten Forscher auf dem Gebiete der Vitamin- und Hormonforschung. Zum Dank verabreichte der frisch dekorierte Leibarzt seinem Patienten kurze Zeit später zum ersten Male Vitamultin-Forte-Injektion wegen Müdigkeit und erforderlicher Frische. Vor der Injektion sehr müde und erschöpft ohne Schlaf, danach sehr lebendig. Besprechung 2 Stunden mit Reichsaußenminister, abends beim Essen sehr frisch, verglichen mit Mittag, sehr lebhafte Unterhaltung, Führer äußerst zufrieden. Auch Eva Braun behandelte Morell nun häufiger. Patient B machte ihm die Arbeit einfach, da sie die gleiche Medikamentierung wie Patient A verlangte, um auf gleicher Wellenlänge mit ihrem Geliebten zu sein. Nur bei Hormongaben machte Morell Ausnahmen von dieser Synchronisierung. Hitler erhielt zur Steigerung seiner Libido Testosteron, die Braun wurde mit periodenstillenden Mitteln versorgt, damit im wahrsten Sinne des Wortes die Chemie zwischen beiden stimmte und es in der knapp bemessenen Zeit zwischen den immer länger werdenden Lagebesprechungen wenigstens zum sexuellen Erfolg kommen konnte. Diesen strebte Hitler anderslautenden Gerüchten zum Trotz jedenfalls an und behauptete sogar, außereheliche Bünde seien in vielerlei Hinsicht überlegen, da sie in der natürlichen sexuellen Anziehungskraft zweier Menschen wurzelten. Von der wohltuenden Wirkung körperlicher Liebe schien er in jeder Hinsicht überzeugt. Ohne sexuelle Liebe gäbe es keine Kunst, keine Malerei und keine Musik. Keine Kulturnation, das kirchliche Italien eingeschlossen, komme ohne außerehelichen Verkehr aus. Über die Art der Kopulationen auf dem Berghof gab wiederum Morell indirekt Auskunft, als er nach dem Krieg zu Protokoll gab, Hitler habe ärztliche Untersuchungen mitunter ausfallen lassen, um Blessuren an seinem Körper zu verbergen, die auf das aggressive Sexualverhalten Eva Brauns zurückzuführen seien. Nach außen hin wurde derweil das Bild einer heilen Führerwelt auch im Frühling 1944 noch verbreitet, trotz der katastrophalen militärischen Situation. Tatsächlich spielte der Berghof, dessen Wände mit den Werken alter Meister behängt waren, eine wichtige Rolle bei der Verbreitung der Propaganda und trug maßgeblich zur medialen Umsetzung des Führerkultes bei. Wenn der Herr mit Hut und Hund im Frühlingserwachen am Waldesrand steht und bedeutsam in die Ferne blickt, war die von Reichsbild-Berichterstatter Heinrich Hoffmann persönlich ausgebildete Eva stets dabei, hatte vorher die Schlipse ausgewählt, gab Regieanweisungen und ließ ihre Agfa Movex laufen. Noch heute zirkulieren die aus der Hand geschossenen Clips der jungen Geliebten, die sich hinter der Kamera versteckte, im Internet. Wer diese Bilder sieht, könnte glauben, Hitler sei das asketischste, gewissenhafteste, keuscheste Wesen der Welt. Da werden keine harten Drogen gespritzt, sondern Rehkitze oder wahlweise Kinder gestreichelt und Ostereier versteckt, während selbst rechtfertiger Speer in hellgrauen Nadelstreifen über die Terrasse tigert. Auch den Leibarzt sieht man, wie er Torte mampft und gute Miene macht. Doch wenn Eva Braun die Kamera ausschaltete, fielen sofort die Masken und sie begann wieder, sich die Fingernägel in den Unterarm zu graben und die Lippen mit den Zähnen zu malträtieren, bis sie bluteten, während Hitlers Hand beim Apfeltee trinken so sehr zitterte, dass Tasse auf Untertasse klapperte, was alle peinlich berührte. Morell wiederum konnte kaum noch Treppen steigen, so abgewirtschaftet war er schon. Ausruhen durfte sich der Leibarzt freilich nicht. Alle benötigten ihn dieser Tage. Den dicken Doktor aufzusuchen, gehörte zum guten Ton. Sein Patientenstamm war in der Zwischenzeit auf die gesamte Haute-Volée des Reiches und dessen Verbündete angeschwollen. Neben Patient D. kümmerte er sich um Industrielle wie Alfred Krupp oder August Thyssen, Behandlungshonorar stolze 20.000 Reichsmark, zahlreiche Gauleiter und Wehrmachtsgeneräle, Leni Riefenstahl, die morphinhaltige Zäpfchen erhielt, SS-Chef Himmler, den deutschen Außenminister von Ribbentrop, Patient X, Rüstungsminister Speer, den japanischen Botschafter General Hiroshi Oshima oder auch die Gattin von Reichsmarschall Göring, die sich im Zwei-Tage-Rhythmus Vitamultin Forte spritzen ließ, was auch immer sich dahinter verbarg. Mehr und mehr einflussreiche Nationalsozialisten pilgerten zu Morell und wenn es nur war, um dadurch ihre Nähe zu Hitler zu bekunden, ihre Stellung zu festigen. Vor allem beanspruchte natürlich Letzterer die Zeit seines Leibarztes und gegenüber der Gattin des Wirtschaftsministers Funk, einer weiteren Patientin, klagte der mittlerweile selbst malade Morell: »Ich muss zu jeder Stunde den Anordnungen folgen, die ich höheren Ortes bekomme. Zurzeit fahre ich um 12 Uhr hinauf zum Führer, um etwaige Behandlungen vorzunehmen und kehre fast immer um 14 Uhr ins Hotel zurück, um den ganzen Tag über zu Bett zu liegen, damit ich demnächst wieder fähig bin, den Führer begleiten zu können.« Mittlerweile hing auch der Leibarzt an der Nadel und seine Praxisvertretung Dr. Weber musste von Berlin an den entfernten Berghof reisen, da er von allen am besten injiziert und als einziger meine Venen mit Sicherheit trifft. Was Morell sich dabei gönnte, ist nicht überliefert. Krankheiten, Medikamente und Massenmord bestimmten in dieser ersten Jahreshälfte 1944 den Alltag auf dem Berghof. Die Kegelbahn, in den 30er Jahren noch Attraktion, wurde kaum mehr benutzt. Tarnnetze hingen wegen der ständig befürchteten Luftangriffe über dem berühmten Panoramafenster. Alle vegetierten in ewigem Dämmerlicht, saßen am Ofen, auf der Ofenbank oder in den teuren Sesseln, starrten auf die staubfangenden Gobelins, vampirartige Gestalten, die das natürliche Licht scheuen mussten. Auch wenn draußen die Sonne schien, brannten drinnen die elektrischen Lampen, den dicken Teppichen entstieg Muff. Zu Führers 55. Geburtstag kam der Oberbefehlshaber der Marine angereist. Großadmiral Dönitz berichtete von der Aufstellung eines Spezialkommandos mit Wunderwaffen, brachte als Präsente Modelle neuer Kleinst-U-Boote mit und forderte von seinem Oberbefehlshaber, dafür die Ostseehäfen unbedingt freizuhalten. Hitler, vernarrt in Schiffe wie ein Kind in Spielzeug, versprach es dem maritimen Vabanque-Spieler blind. Von seinem Leibarzt bekam Patient A an seinem Ehrentag einen Spritzencocktail aus X, Vitamultin Forte, Kampfer und der pflanzlichen Herzinfarktprophylaxe Strophantin, sowie am folgenden Morgen eine Injektion Prostofanta, ein von Morells Unternehmen Hammer entwickeltes Präparat, ebenfalls für das schwache Herz. Außerdem gab es Traubenzucker intravenös, erneut Vitamultin und als zweifelhaftes Sahnehäubchen ein hausgemachtes Präparat aus Parasitenleber, dessen intramuskuläre Verabreichung heute jeden Mediziner sofort als Quacksalber brandmarken und möglicherweise hinter Gitter verfrachten würde. Aufrichtig bedankte sich Patient A bei seinem Leibarzt, der der Einzige sei, der ihm helfen könne. Die Geburtstagsfeier wurde dann nur noch durch Fliegeralarm gestört. Die Sirenen heulten, eilig wurde das große Fassnebelgerät eingeschaltet und das Irrealitätsrefugium Berghof versank im künstlichen Weiß, wie eine Albtraumversion des mystischen Avalon, abgetrennt von der Welt durch einen undurchsichtigen Schleier. Aus Angst vor Herzschäden und immer größerer Atemnot wegen abgeblasenem Gas flüchtete Morell kurzfristig ins Tal. Zum Abendessen war dann alles wieder in Butter. Hitler hatte einmal mehr seine moralische Überlegenheit angedeutet, indem er die Rinderbouillon seiner Gäste als Leichenbrühe bezeichnete, nahm Harzer Käse mit Spinatpudding zu sich, gefüllte Gurken, Gerstenschleimsuppe, Kohlrabi-Leibchen und 6 Vitamultintäfelchen sowie Euflat und Antigaspillen gegen seine Blähungen, außerdem Schweineherzmuskelextrakt in Phosphorsäure zur allgemeinen Stärkung.